Marxismus. Guten Abend. Als kritischer Beobachter in Nachfolge der Frankfurter Schule habe ich selber ein normatives Wissenschaftsverständnis. Und vor diesem Hintergrund stehe ich zu der gesellschaftlichen Verantwortung meiner Eigenschaft als Skeptiker ohne TM und halte normativ fest, dass Kulturmarxismus für gesellschaftliche Spaltung moralisch verwerflich und zynisch ist und dass Werbung für staatlich verordnete ideologische Denk- und Handlungsmaxime eigentlich verboten gehört. Alerta, Alerta, die Weltraumaffen sind da. Hallo. Guten Morgen. Was ist da los? Hey, sind wir schon live? Oder wir ja. Da, ja. Ah, okay, ja, hi. Soll man die Weltraumaffen einschalten oder soll man es lassen? Das ist die Frage, der wir uns heute widmen. Und welche Sorte von Frühstücksflocken esst ihr, wenn ihr die Weltraumaffen guckt? Das große Finale. Endgültig ja, letzter Stream. Das könnte gerne Hate Speech sein. Das klären wir heute. Wir sollten TV-Werbung aus den 80ern gucken zu Haferflocken und zu Fruit Loops und Smacks und dann gucken, ob es da Gender-Stereotype gibt. Das wäre mal ein interessantes Thema. Ja, weil ich meine, da ist das schon von vornherein verloren. Da gibt es Toni, den Tiger und den komischen Affen, der für Schokolade Werbung macht, was ich auch ein bisschen rassistisch finde. Dann gibt es den Pelikan. Dann gibt was gibt's noch? Ich meine, es gibt doch nur Männer, oder? Gibt es ein weibliches Cerealien-Maskottchen? Ich habe noch keins gesehen. Vielleicht ist ja dieser ja, Tukan ein... einer. Ja, aber der Pelikan, ist das nicht auch so ein bisschen so Pinkification? Ja, und dann die Frau ist natürlich der Vogel, das Schwächste von allem, oder was? Ey, ja, weißt du? Die Scheiß-Cerealien-Industrie gehört zerschmettert. Ja. Zusammen mit dem Kulturmaxi machen wir alles in einem Aufwand. Ja. Der Frühstücksflocken-Kulturmarxismus-Komplex. Ihr seid ja süß. Also ich mache mir mal drei Pfeile zum Frühstück. Ja. Drei Pfeile? Sind die drei Pfeile nicht von der Antifa? Nee, das ist total objektiv. So. Steht für Rationalität und Liberalität. Ich finde, das sollte man lassen. Ihr seid ja süß. Ich frühstücke gar nicht. Nichts zum Frühstück. Ja, aber Jordan Peterson hat gesagt, wenn dein Zimmer nicht aufgeräumt ist, bekommst du Depressionen, wenn du nicht frühstückst. Wir bekommen auch so Depressionen. Ich sage das nach dem letzten Stream, Alter. Das ist so was gewesen. Soll ich mal naja, auf jeden Fall oder solches lassen? Ja, ne? Soll man es lassen? Zeit, Politikaufmacher über Flüchtlingsrettung stößt auf massive Kritik von Politikern und Journalisten. Lustig, dass da nicht steht von Lesern, ne? Ja, die Zeit, die hat generell eine Serie Pro und Contra über gesellschaftliche Themen und also, wo halt die Pro-Position, die Kontraposition von Journalisten da vertreten wird oder von Gastautoren. Und diesmal hat man sich halt der Seenotrettung gewidmet. Und da gab es halt sehr viel Kritik, alleine, dass man überhaupt darüber redet, ob da überhaupt ein Pro und Contra gerechtfertigt wäre bei dieser Thematik, hat für sehr viele Wellen gesorgt. Und ja, es ist halt, dieser Artikel stellt halt wirklich die Diskussionskultur ins Zentrum des Fokuses, weil halt man sich wirklich die Frage stellen muss, können solche wichtigen gesellschaftlichen Themen überhaupt noch ordentlich debattiert werden? Oder sind halt aus welchen Gründen auch immer Leute schon so voreingenommen, dass man gar keine Diskussion mehr zulässt. Ja, die Reaktionen waren ja zum Teil schon echt hart. Also ich habe auch irgendeinen Journalisten-Heini gefunden, der halt irgendwie dann zur Gewalt aufgerufen hat, weil halt ihm das nicht passt, was sie schreiben. Nee, Moment mal. Du machst das strategisch falsch, Ebel. Der sagt es nicht, weil denen das nicht passt, was die schreiben, ist der sauer, der Journalist, sondern weil die Mariam Lau, die das geschrieben hat, eine Frau ist. Ah, und ja. Weil er nicht damit zurechtkommt, dass Frauen in seinen journalistischen Bereich eindringen und den verändern zum Guten. Ja? Das ist ein ganz schlimmer Misogynist, genau wie die anderen, die hier zitiert sind. Ralf Stegner, Margarete Stokowski, alles ganz schreckliche Frauenhasser, die das der Frau Lau nicht gönnen, ihre Meinung auf einer öffentlichen Plattform auszusprechen wie ein Mann. Wenn es ein Mann wäre, wäre der Backlash gar nicht da. Genau, ein bisschen weiter unten sieht man auch die Sachen, die halt in den sozialen Medien gelaufen sind. Und da ist halt auch die Hauptkritik hochgeschwappt. Und wenn man sich die Kritik durchliest, sieht man, es geht halt wirklich darum, darf diese Diskussion überhaupt stattfinden? Ist alleine die Frage zu stellen, ist man da nicht schon ein herzloser Strohmann, was auch immer? Ja, wer so eine Notrettung offensichtlich zur Diskussion stellt, ja, stellt auch keiner zur Diskussion. Ja, aber das ist halt auch wieder so. Ich habe noch keinen Gesetzeseinwurf auf UN-Ebene gesehen, dass diese Richtlinien irgendwie geändert werden sollten. Ja, aber ist es denn was Neues, dass die Argumente von Leuten missinterpretiert werden, damit man möglichst helles Virtue-Signal zum Leuchten bringt? Also man könnte natürlich auch mal auf die Argumente von der Frau Lau eingehen, aber es ist natürlich viel besser, ekelhaft, widerlich, dass sowas in der Zeit, oh mein Gott, zu rufen. Das Ding ist halt, viele Leute können anscheinend nicht differenzieren, wie es halt auch in der Stellungnahme der Zeit nach dieser Kontroverse heißt. Durch die Hauptzeile oder soll man es lassen, die von vielen als einziges gelesen wurde, also die meisten Leute lesen nur Schlagzeilen, ja, das ist auch ein Phänomen, konnte der Eindruck entstehen, als würde in der Zeitredaktion diskutiert, ob man überhaupt Menschen aus dem Mittelmeer retten sollte. Denn erst durch die Unterzeile wird dann klar, dass sich unser Pro und Contra auf die private Rettung von Flüchtlingen bezieht. Also es wird in der Diskussion auch gar nicht mehr differenziert. Was? Es wird nicht differenziert? Nein, das verbitte ich mir. Nein, doch. Das Ding ist halt auch, was die Leute dann quer übers Mittelmeer zu schiffen, das ist doch das Ding. Weißt du, man sagt dann, ja, das ist alles nur Seenotrettung. Und dann hast du Massenmigration von 600.000 Leuten, die nach Italien kommen. Und das heißt, das ist doch nur Seenotrettung. Das ist halt auch. Ja, vor allem diese Boote, mit denen die Leute da irgendwie rausschippern, so ein kleines Schlauchboot. Also damit würde ich vielleicht irgendwie übers Steinhuder Meer fahren oder so, für die Niedersachsen, die es vielleicht kennen. Aber bestimmt nicht irgendwie von Libyen nach Italien oder so. Also. Ja, also und darüber kann man halt in der Gesellschaft nicht sprechen. Und hier in dem Artikel wird halt auch gut beschrieben, dass es halt mit der Migration Probleme gibt und dass zum Beispiel Australien eine Policy durchgesetzt hat, dass man sich eben gar nicht mehr um die Menschen kümmert, die mit dem Boot kommen, und man die generell abweist und wieder zurückschickt. Also dass man keine aktive Policy hat, dass wenn man so illegal mit einem Boot kommt, dass man auch die Aussicht danach hat, zu bleiben. Und daraufhin sind halt die Anzahl der Toten sind halt auf null zurückgegangen, und dann hat man die Policy wieder verändert und dann sind wieder Leute dort gestorben. Und das ist halt, man hat dann eine Policy und lockt die Leute her und sagt, hey, von 50 Leuten kommen 49 durch, einer stirbt auf dem Mittelmeer und die anderen können alle bleiben und die Leute kommen dann. Wenn du einfach sagen würdest, hey, du kannst deinen Flüchtlingsstatus dort in einem Zentrum in Libyen prüfen mit Papierkram und dann kommst du über einen normalen Weg nach Europa, wenn man sowas machen würde, würden keine Leute im Mittelmeer sterben. Aber nein, man sagt dann, dass es das Ende der Zivilisation ist, wenn die Welt einen Artikel schreibt, wo sie dann fragt, ob die private Seenotrettung Sinn macht, weil sie halt eindeutig Leute nach Europa schleppen. Halt, ja, als Schleuser. Also in einem Artikel, den ich gelesen hatte, da ging es auch darum, dass im Zuge der stärkeren italienischen oder der strengeren italienischen Kontrolle von Booten, dass jetzt auch die Schlepper ihre Strategie etwas umgestellt haben und nicht mehr nur so Schlauchboote nehmen, sondern mehr oder weniger hochseetaugliche größere Schiffe, die zumindest theoretisch auch bis nach Sizilien fahren könnten. Ja, weil halt sogar, ja, ich sag jetzt mal, weil die Kunden von den Leuten halt gemerkt haben, ja, die Schlauchboote, da sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass wir gerettet werden. Und da sind auch die Personen jetzt im Zugzwang, ihr Geschäftsmodell etwas anzupassen und den Kunden einen besseren Service zu bieten. Aber es gibt doch nicht endlos Boote. Ich meine, was passiert denn, wenn so ein Ding aufgegriffen wird? Was passiert mit dem Boot? Wird das? Also normalerweise ist es so, wenn du ein havariertes Schiff findest, ja, und die Seenotrettung machst, dann gibt es verschiedene Richtlinien, die dir vorschreiben, dass du dieses nicht seetaugliche Schiff danach zerstören musst. So, Das ist eine Richtlinie, die deswegen erlassen wurde, weil halt die Behörden sehr schnell gemerkt haben, okay, bestimmte Schlepperleute fahren mit ihren eigenen Schiffen raus, holen sich diese halb kaputten Schlauchboote und benutzen die wieder. Hm. Das ist natürlich nur ein sehr geringer Prozentteil, der das macht, aber deswegen wurde diese Richtlinie erlassen. Nachdem die Leute von den Schiffen gerettet wurden, sind diese Schiffe zu versenken. Das nur nebenbei. Okay. Das machen viele halt auch nicht. Ja, das war halt auch ein sehr großer Kritikpunkt und es war halt auch eine der Auflagen der italienischen Regierung, die die an diese NGOs gemacht hat, die nicht erfüllen wollten. Ja, weil es Faschismus ist. Der große Verlust, wie die politische Korrektheit meine Arbeit als freie Schriftstellerin einschränkt. Mhm. Ja, das der Artikel eigentlich nur mal als Leserempfehlung, auch aus der Zeit. Das ist eine Dame, die ist halt Schriftstellerin und die beschreibt einfach nur, ich weiß nicht, ja, gestern gab es ja einen sehr großen Sonderstream über den Kulturmarxismus und wie das halt alles dann gesellschaftliche Peer Pressure aufbaut. Ja, der Artikel einfach nur als Leserempfehlung. Die Dame, fühlt sich in ihrer künstlerischen Freiheit eingeschränkt und meiner Meinung nach auch zurecht. Sie haut da auch ein paar Beispiele raus. Zum Beispiel, eine Freundin schreibt ein tiefgründiges Buch über das Verschwinden der Inuit-Kultur Grönlands. Das Buch heißt "Heute gehen wir Wale fangen". Reaktion: Hass von Lesern, die nicht mehr als den Titel gelesen haben. Und ja, ich bin mit einer kolumbianischen Familie auf einem Festival. Wesentlicher Teil der dortigen Kultur ist der Hahnenkampf. In meinem Reisebericht für die Zeit findet sich eine Passage darüber zwischen skeptisch und amüsiert, so wie die Reisende der Welt bestenfalls begegnet. Ich soll sie streichen, zu problematisch, sagt die Redaktion. Im erwartbaren Leser-Shitstorm drohe jegliche positive Wahrnehmung der Haupterzählung unterzugehen und sie macht halt einen Haufen Beispiele, die so in die Richtung gehen, wie man halt nicht veröffentlichen kann wegen politischer Korrektheit. Ja, ich finde das aber auch schön, dass sich auch Menschen aus anderen Kulturbereichen, auch aus, sagen wir mal, vom Mainstream angeseheneren Kulturbereichen, als sagen wir jetzt mal Videospiele, endlich mal aufraffen zu sagen, hey, ihr schränkt meine Kunstfreiheit ein. Dummen Puritaner. Sehr gut. Außerdem, ich meine, das verstellt ja auch das ganze Bild, was man dann hat. Also, wenn man das alles rausstreicht, dann fehlt das ja auch. Ja, das ist so Wohlfühl-Scheißdreck. So, oh, ich will was über Kolumbien hören, aber erzähl mir nichts über Bürgerkrieg, Handkämpfe oder Kokain. Ja, ist wunderschön da. Grüner Dschungel, bunte Papageien. Ganz toll, Kolumbien. Genau. Ja, dieses Bild hier habe ich auf der Facebook-Seite von Franziska gefunden. Und ich fand diesen Banner einfach so niedlich. Recht auf Identität. Für ein selbstbestimmtes Leben. Ja. Ich habe langsam das Gefühl, Franziska hat nur eine Maske. Und die hat sie immer auf. Die sieht immer gleich aus. Ja, aber ich meine, überleg doch mal. Also, die SPD steht jetzt für ein selbstbestimmtes Leben, kommt mir ehrlich gesagt nicht so vor, sondern eher für die, um die menschliche Gesellschaft zu erreichen, muss die männliche Gesellschaft überwunden werden und dafür müssen alle Gesellschaftsbereiche umgestaltet werden. Hashtag rote und? Angst. Aber ja. Ja, Recht auf Identität. Aber Identitätspolitik hat nichts mit der Linken zu tun, weil die SPD ist eigentlich auch keine linke Partei. Warum tragen die dann diese Symbole mit den Nelken? Das ist doch ein klassisch linkes Zeichen. Nee, da musst du mir jetzt erstmal ein wissenschaftliches Zitat aufweisen, um das beweisen zu können. Didaktisch bin ich jetzt gerade nicht vorbereitet. Ich dachte, das wäre ja auch normalerweise die LGBT-Bewegung, nicht die NRW-SPD. Das ist mir auch gerade aufgefallen. Das ist vor allem die FRANZISKA-Bewegung. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. D, Q, D, E. Meine Fresse. Einfach Franziska. Also das ist jetzt die linke identitäre Bewegung, ja? Okay. Ja, genau. Queer erat demonstrando. Hab schon die Lateiner gesagt. Ich glaube auch. Oh, ja. Wir wundern uns ja schon öfter mal, was ist mit dem deutschen Journalismus los? Woher kommt diese Belanglosigkeit, dieses Beliebige, dieses, kommt es vielleicht auch vom Nachwuchs? Und auch das Handelsblatt hat jetzt offensichtlich mit diesem Orange so eine Art Bento oder Z oder wie auch immer diese ganzen hirnlosen Jugendableger von irgendwelchen größeren Presseerzeugnissen heißen, rausgebracht. Und dieser Artikel über die Gründerin oder eine der zwei Gründerinnen von Edition F ist exemplarisch dafür, was falsch läuft. Einfach, das ist so oberflächlich und schlecht geschrieben. Lasst uns mal ein bisschen reingucken. Das Instagram-Profil der Edition F-Chefin umfasst 353 Fotos. Die allermeisten zeigen sie selbst, gemeinsam mit ihren Freundinnen oder Kolleginnen. Die hübschen Bildchen versieht sie mit netten Texten über andere Frauen. Es gibt sie überall. Frauen, die mich unglaublich inspirieren. @isasunny ist so eine. Männer sucht man auf Noras Profil vergeblich. Okay, ab und zu postet sie mal ein Bild mit ihrem Freund. Aber das war's. Ist das nicht schon... Das ist ein ganzer Absatz in einem Artikel, der mich über irgendwas informieren soll. Und sie schreibt, dass die Ische ein Instagram-Profil hat, wo die üblichen Sachen drauf sind. Und die üblichen Sprüche. Und Bilder von ihrem Freund. Okay. Ihre Message ist ganz klar. Frauen an die Macht. Bei ihr ist das Private auch beruflich. Was? Was? Das Private ist jetzt auch beruflich. Das nicht mehr das Private ist politisch. Sondern das ist, das Next Level. Ja, und was sind Sie von Beruf? Ich bin Frau. Ja, und Frauen an die Macht. Die Vernetzung von Frauen ist Wohlerts Geschäftsmodell. Sie spricht gerne über Gleichberechtigung, geteilte Elternzeit und die Frauenquote. Und dann sagt sie diesen Satz. Ist es denn in Ordnung, wenn wir beide rot vor der Kamera tragen? Warum? Ich meine, das Mädchen Nena, die das geschrieben hat, der will ich gar nicht so sehr irgendwie in die Parade fahren. Die hat halt vielleicht einfach keine Ahnung oder ist noch jung und muss das noch üben und so. Aber der Redakteur, der das hier durchgelassen hat und nicht gesagt hat, Mädchen, das geht so nicht. Das ist eine beliebige Geschichte, die du da geschrieben hast. Das hat nichts mit Journalismus zu tun. Mädchen, das geht so nicht. Wir können doch nicht, ihr könnt doch nicht beide rot vor der Kamera tragen. Wir müssen mal grün vor dem Greenscreen tragen, dann haben alle was zu lachen. Unsere Reporterin Nena trifft Nora an einem sommerlichen Tag in einem Wohnhaus in Berlin-Mitte. Hier oh sind nein, die das ist mein absoluter Lieblingssatz jetzt schon. Die Nena trifft die Nora an einem sommerlichen Tag. Das Medien-Startup hat die 33-Jährige gemeinsam mit ihrer Freundin Susan Hoffmann gegründet, um starken Frauen und Frauen, die mehr im Beruf wollen, ein digitales Zuhause zu bieten. Die Räume sind geschmückt mit Postern, Karten und Bildern. Ja. Das ist ganz irre, oder? Ja, die mehr wollen. Die Hashtag, wir können den Hals nicht voll genug kriegen. Ja, mich erinnert die Formulierung eher an das Dingsbums-Sulander-Zentrum für Kinder, die nicht so richtig gut lesen können. Okay. Das muss mindestens zweimal so groß sein. Nora teilt sich ihr Büro mit ihrer Mitgründerin Susan Hoffmann. Das habe ich zwar oben schon mal im letzten Absatz erwähnt, aber ich sag's nochmal. Die Idee für Edition F kam ihnen gemeinsam. Was? Ja, wie gesagt, also es ist low-hanging fruit, aber wollen wir, dass diese Leute in 5 Jahren für eine echte Zeitung schreiben? Wollen wir das? Oder ja, sind die noch echte Zeitung in leichter Sprache, bitte dann. Irgendwie. Ja. Aber das klingt auch schon echt irgendwie interessant und echt belustigend. Begonnen mit einem Online-Magazin ist Edition F heute auch eine Akademie zur Weiterbildung. Und damit ist noch lange nicht Schluss. Auf die Frage, welches finale Ziel sie verfolge, antwortet Wohlert prompt die Weltherrschaft. Dabei lacht sie. Hashtag in Klammern lacht. Ja. Oh mein Gott. Es ist einfach eine Akademie zur Weiterbildung. Heidelberg, geh nach Hause. Ja. Akademie. Jetzt, also das ist wirklich das Handelsblatt. Das Handelsblatt hat das zu verantworten. Akademie zur Weiterbildung. In welche Richtung bildet man sich da weiter? Police Academy F. Das ist einfach, wenn er in Waldorfschule ist, auch eine Akademie zur Weiterbildung. Das, oh, das finale Ziel, die Endlösung, Alter. Was, oh Gott. Das ist, naja, das ist lustig, okay. Welches finale Ziel? Finale. Oh. Finale. Oh. Das war von Ebel. Das war eine wissenschaftliche Untersuchung in Frankreich zum Thema Bias in Benotung im akademischen Bereich. Und man hat sich von 100.000 Individuen hat man in 11 verschiedenen Feldern zwischen 2006 und 2013 sich halt die Daten angeschaut. Und man hat festgestellt, dass es ein Bias also für Männer gibt, der Männern hilft in Literatur und Fremdsprachen, der sich zwischen 3 und 5 Prozent beläuft. Und für Frauen gibt es ein Bias, was ihnen zugutekommt, in Mathe, Physik und Philosophie um die 10%. Und ja, weil wir das Gefühl haben, dass es schlecht aussieht, wenn die Geschlechter ungleich die Kurse belegen, lässt man dann das Feld ja kaputt gehen, indem man Menschen besser bewertet, die es nicht so gut drauf haben in dem Fach, nur weil halt ein Fach eher weiblich oder eher männlich dominiert ist. Und es ist halt nicht so gut für ordentliche Wissenschaft, aber... Ja, es muss ja alles gleich sein. Und ja, Frauen werden bevorzugt in STEM. Und es gibt trotzdem sehr wenige STEM-Frauen. Und der Datensatz ist halt auch nicht unbedingt klein. 100.000 Leute. Das ja ist auch ein interessanter Artikel. Hier geht es auch um wissenschaftliche Daten und der Artikel ist ganz interessant, also ist schön geschrieben, von alles Evolution, und wenn du etwas weiter runter scrollst, gibt es da eine hübsche Grafik. Da war eine Studie in Zürich, da hat man Jugendliche befragt und sich angeguckt, wie denn die Gewalt in Beziehungen ist und Überwachung vom Partner ist geht von Mädchen aus und Überwachung von Partnern sind Knaben wesentlich weniger vertreten. Gewaltanwendung sind Mädchen häufiger diejenigen, die Gewalt anwenden. Physische Gewalt kommt auch häufiger von Mädchen zustande. Sexuelle Gewalt kommt häufiger von Knaben zustande. Und der Artikel beschäftigt sich ja nochmal mit den wissenschaftlichen Daten und tut weiter unten halt noch mehr erklären. Und tut die Studie verlinken. Das ist ganz interessant, sich auch die Studie richtig anzugucken und nicht nur jetzt da die eine Grafik. Also alles Evolution, nice Artikel. Also schaut euch den an. Ja, aber ist ja auch klar, was da dahinter steht. Ne? Dass Frauen genau wissen, dass sie da im Endeffekt eine Freifahrkarte haben. Ja, also interessant. Der Mann darf sich nicht wehren, sonst hat die Frau erst recht gewonnen. Hm. Und obwohl halt die Gewalt häufiger von Mädchen ausgeht, sieht man halt auch das hier, was wird denn angezeigt? Ja, von Knaben ausgehende Gewalt wesentlich mehr wie von Mädchen ausgehende Gewalt. Ja. Was ich hier gerade sehe, sind wir hier überhaupt dabei in dieser Liste hier? Sieht auch nicht gut aus. Schlangenölverkäufer sind drin, aber wir nicht. Stapel und der Stapel. Und Stefan Olix ist auch cool und Red Pill Berlin auch, aber warum wir da nicht drauf sind, müsst ihr eigentlich mal nachfragen. Hier hat man festgestellt, dass wenn man die Jugendlichen in der Schule einen Test machen lässt und dann guckt, wenn sie ziemlich gut in dem Test sind, macht man einen aufwendigeren IQ-Test. In den USA gibt es ein Programm called für Gifted Students. Und wenn man halt diese Screenings macht, kann man eher Schüler aus einem armeren Haushalt oder halt mit diverserem Hintergrund, zum Beispiel Eltern sprechen kein Englisch und das Kind ist ziemlich begabt, also hat Sprache gelernt und hat trotzdem gute Schulnoten und sowas. Und diese Tests zeigen halt, dass wenn du auf IQ testest, dass das halt der Bildungsinstitution die Fähigkeit gibt, Jugendlichen, die halt begabt sind, einfach eine bessere Bildung zukommen zu lassen und sich besser auf die zu konzentrieren. Deswegen IQ-Tests, hey, sind gut und dieses ständige Relativieren von Leuten, IQ ist nicht alles, nein, aber voll viel halt und so die Leute mit hohem IQ fördern, mit sie kluge Sachen machen, die uns dummen Menschen nützlich sind. Und noch eine weitere Studie. Hier geht es mit einem Datensatz von 200.000 Individuen von 30 verschiedenen Ländern. Und man hat am Ende herausgefunden, dass Menschen, die sehr oft zynisch sind, auf andere Menschen so wirken, als ob sie intelligent sind. Allerdings Menschen, die sehr häufig Zynismus verwenden, generell akademisch jetzt nicht so herausragend sind. Und dass halt hin und wieder intelligente Menschen Zynismus verwenden und halt weniger intelligente Menschen, die es in viel zu vielen Situationen tun, sozusagen klüger wirken wollen, wie sie sind. Und ja, fürchtet euch und hütet euch vor den Zynisten. Die sind nicht so klug, wie sie scheinen. Also ich bin ein Post-Zynist, okay? Also ich lebe dran vorbei. Ich bin der heilige Sankt-Zynismus ist der Schutzpatron der Wachsamen. So halte ich das. Diese Frauen wollen die Monatsblutung öffentlich zelebrieren. Warum? Weiß man nicht. Und doch. Haben sie schon ihren eigenen Feiertag dafür, oder wie? Alles Mögliche. Also sie wollen die Steuer senken. Man setzt sich dafür ein, dass man öfters mit Männern darüber reden soll, dass Frauen eine Blutung haben. Und die eine Organisatorin davon, ich will sie wörtlich zitieren. Und es kann nicht sein, dass ich mit 25 Jahren nicht richtig weiß, wie mein Zyklus funktioniert, sagt sie. Wissen ist Macht. Ja, aber guck mal, du hast doch Leute, die haben doch Internet, oder? Die haben doch Zugang zum World Wide Web, oder? Dass sie sich ihre medizinischen Informationen am besten aus dem Internet holen. Ja, weiß ich jetzt, die kommt doch irgendwann mal in ihrem Leben auf eine Grundschule, auf eine Oberstufe, zumindest mal irgendwie bildungsmäßig ran, oder? An die Info. Tja, also, keine Ahnung, ich kann das schwer einschätzen. Ich meine, also das Thema ist auch an sich auch wirklich nicht verpönt. Es wird in der Schule behandelt, es wird medizinisch behandelt und in anderen Kulturen, da wird mit dem weiblichen Körper noch sehr viel, das wird sehr viel tabuisierter, da stimme ich zu. Aber hier? Wie alt ist die? Wer ist denn die Dame? Kommt die aus einem Hintergrund, wo vielleicht in der Familie, die Familie besonders konservativ war und darüber nicht geredet wurde? Oder wie erklärt die sich das hier? Oder also sie ruft so auf das Bildungssystem? Also sie ruft zur Roten Revolution auf. Also. Nee, bitte, Wortwahl. Nein, das sind ihre Worte. Ja, Wortwahl für sie halt dann. Weißt du, ich meine, wenn die schon über 20 ist, okay, dann hat die bestimmt einen Frauenarzt, hoffe ich mal, okay? Für ja, sie. Stimmt. Wir zahlen doch die regelmäßige Behandlung beim Frauenarzt über die Krankenversicherung mit. Wie kann es dann sein, dass jemand sich da nicht genug informiert fühlt? Hat derjenige versäumt, den Arzt nach der fachlichen Einschätzung zu fragen? Oder diejenige in dem Fall. Obwohl es gibt ja auch Männer, die menstruieren. Keine Ahnung. Also angeklagt wurde, dass eine Frau in ihrem Leben so um die 600 Zyklen hat und dass man da mehrere tausend Euro an und Tampons ausgibt und dass man das doch bitte kostenlos bekommen soll. Man könnte ja davon reden, dass die Frauen rotieren. 600 Zyklen, Alter. Ja, nur wie sollen das mehrere tausend Euro werden? Das ist einmal im Monat. Wie viele von den Dingern braucht man dafür? Ich habe keine Ahnung. Nun, das aber ist eine Anschaffung des täglichen Bedarfs, den man leisten muss. Aber die Diskussion, die, ich weiß nicht, ist das jetzt ein Jahr her, zwei Jahre her? Da ist das nochmal hochgeschwappt, dass man halt, dass halt so verschiedene Leute berechnet haben, so ja, so und so viel wird für den weiblichen Bedarf zusätzlich pro Monat ausgegeben. Ja, und die Preise sind da auch unverhältnismäßig hoch und so weiter und so fort. Dann kam der Erste mal an und sagte, Moment mal, hier Rasierklingen, Kondome und so Zeugs. Ja, ja, aber dann hat man das mal gegengerechnet und dann sah die Rechnung schon wieder ganz anders aus, ja. Ja, aber ich muss mir ja auch jedes Jahr ein neues Penisfutteral anfertigen lassen, passt genau, damit er nicht so sehr geschubbert wird und so beim Laufen. Das ist auch teuer. Das kriegst du aber vom Patriarchat gestellt. Ja, und so ist das billig. Das ist so echt dämlich, Mann. Das ist so dieses, als Waffe verwenden wir jetzt einfach mal unsere Geschlechtsteile so und es passt schon, ja. Das Moment mal, da finde ich aber gerade in schlechter Gesellschaft. Genauso hat Anita Sarkeesian das auch mal ausgedruckt. Ja, aber es ist halt schon echt gammelig so, weißt du, vor allem ist es arg unhygienisch, es ist unnötig und ja, nur weil unhygienisch ist es ja nur, weil das so konstruiert ist, halt weil Männer Fräse. Das so halt die Fräse, das hat damit zu tun, dass wir da körperflüssig sind. Als cis-heterosexueller Mann kannst du das eh nicht beurteilen. Ja, also toll, was wollen wir dann irgendwie Frauenärzte, die Männer sind und weiß und hetero aus dem Job verbannen? Dürfen die das nicht? Die können nicht verstehen, was da passiert, obwohl sie genau verstehen, was da passiert, besser als individuelle Frauen es können. So, ich meine, diese eine 25-Jährige, da dafür hätte ich gerne wissenschaftliche Quellen. Ja, aber diese 25-jährige Frau, die sich darüber beschwert hat, dass niemand sie aufgeklärt hat, die weiß es ja auch nicht und sie ist eine Frau. Also hier, dein Argument geht flöten, ja. So, verschlossen, verschluckt. Okay, was? Nein. Einfach über dies und das auf einem Tinder-Date reden, wenn es doch nur so einfach wäre. Ja, also es ist natürlich eine low-hanging fruit. Die meisten Leute werden in den letzten zwei Wochen den großen Twitter-Beef zwischen Sarah Rambatz und der Autorin dieses Artikels, Sibel Schick, sicher mitgekriegt haben. Und die gute Sibel hat auch sicher ihr gerüttelt Maß an ätzenden Twitter-Nachrichten bekommen. Das bezweifle ich überhaupt nicht. Aber so wie Sibel ist, legt sie halt nach und diesmal hat sie einen Artikel oder einen Blog-Eintrag auf Missy geschrieben, den ich kurz zur Aufführung bringen möchte. Wenn die mal irgendwann ein Buch schreibt, dann kann sie das Buch die Sibel-Bibel nennen. Ja, also auf jeden Fall zu dem ihr Maß an Sachen abgekriegt. Also wenn ich hier lese, sie provoziert gern. Also ich meine, was erwarten die Leute? Ja, sag ich ja. Also sie provoziert auch den Scheiß. Auf jeden Fall. Ich würde doch gern kurz einwerfen, dass es von der Frau auch einen Talk bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung gibt. Leider in Türkisch, aber die Überschrift ist deutsch und die heißt Biopolitik und feministischer Widerstand in der Türkei. Und Biopolitik ist, wird auch als Biomacht bezeichnet und ist ein Begriff, der auf Michel Foucault zurückgeht. Und nichts hat mit nichts niemals was zu tun. Es kann auch nichts mit nichts zu tun haben, Abel. Das ist alles Gesellschaft und nur westlich und phallozentrisch. Weißt Bescheid, ja? Wir brauchen hier die Sibel Schick, die uns erzählt, was wir alles falsch machen und dass wir, wenn wir ihr Buch kaufen und nur auf sie hören, alles besser wird. Endlich finde ich die Kneipe, in der wir uns treffen sollen. Mein Date wartet gleich beim Eingang. Ein großer Mann mit dunklen Locken. Wir umarmen uns, obwohl wir uns zum ersten Mal treffen. Verabredet haben wir uns über Tinder. Die Kneipe ist zu voll. Ich frage ihn, ob wir nicht woanders hingehen wollen. Er sagt, ja, wir verlassen die Bar, laufen zu einer anderen. Gegenüber ist ein Club, davor stehen zwei Männer. Er sagt, dieser Laden wurde vor kurzem von Roma übernommen. Wenn du magst, können wir da später rein, ist auf jeden Fall witzig. Ich sage, dass ich mir das überlege. Wir gehen in die Kneipe, setzen uns hin, holen uns zwei Bier, unterhalten uns über dies und jenes. Wo wohnst du? Welches Bier trinkst du am liebsten? Pipapo. Er will, dass wir später auf eine WG-Party gehen. Da kommen noch syrische Refugees hin. Wird witzig. Ich frage ihn, was er meint. Er kann es nicht genau sagen. Und dann kommt die goldene Frage. Wo komme ich her? Ich bin Kurdin, sage ich. Er hebt die Brauen ein wenig und sagt, finde ich gut. Wird lustig. Was er wohl meint. Er sagt, ich finde die kurdische Freiheitsbewegung gut. Ach so, ja. Die kenne ich. Und Kurdin stellt er sich offenbar gleich eine IBJ-Kämpferin vor und geht davon aus, dass ich äußerst politisch sein muss. Seine Vorstellung hat aber nichts mit mir zu tun. Sie beruht auf einem Stereotyp. Ja, weil du bist gar nicht politisch. Ja, offenbar ein Stereotyp. Bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachen veröffentlichen hat auch nichts mit Politik zu tun. Ich kämpfe nicht gegen den sogenannten Islamischen Staat. Heute Nacht bin ich eine Frau, die sich über Tinder verabredet, weil sie Sex haben will. Egal, denke ich. Vielleicht interpretiere ich zu viel hinein und frage ihn, was er denn so macht, beruflich. Er sagt mal dies, mal das und feiert seine Antwort so richtig. Er ist stolz auf seine luxuriöse Verweigerungshaltung. Wumms! Meine Vagina verschließt sich. Feierabend. Schluss aus. Wird nichts mehr. Sie hat sich an dieser Antwort verschluckt. Ich habe mich an meinem Bier verschluckt. Schnell austrinken und gehen. Ob seine Eltern seine Miete zahlen? Ich muss jedes Jahr zur Ausländerbehörde, um meine Aufenthaltsgenehmigung zu verlängern. Ich stelle mir vor, dass ich da sitze und die Frage so beantworte wie er. Frau Schick, sprechen Sie Deutsch? Ja. Was machen Sie beruflich? Selbstbewusst lächeln, Augen zusammen, kneifen Kopf leicht nach links und rechts, mal dies, mal das. Abschiebung, yalla, zurück in die Türkei. Ich frage mich, wie privilegiert man sein muss, um sich das leisten zu können, mal dies, mal das zu machen und sich dabei einen runterzuholen und damit vor einer Migrantin anzugeben, deren Leben und gesellschaftlicher Status von ihrer Arbeit abhängen. Das ist selbst für Normalos total daneben. Dieser Mann hält sich für einen Linken, bewegt sich in linken Kreisen. Dabei bringt er einen rassistischen Spruch nach dem anderen, exotisiert mich aufgrund meiner Identität und dann das. Oh, good life. Wie schön es sein muss, freiwillig so zu leben, als wäre man arm. Schlimmer wie bei ISIS, ich sag's euch. Yeah. Ich find's klasse, Alter. Ich find's gut, mal dies, mal das. Ja, dann brauchst du halt eine Aufenthaltsgenehmigung, eine permanente. Die muss halt dir verdienen. Die wird dir halt nicht hinterhergeworfen. Sorry. Ja, und wenn du sie verlängern musst, ja, okay, Bürokratie ist halt gammelig, ja. Aber nee, die permanente musst du nicht. So, du musst sie halt einmal bekommen und dich auszeichnen, dass du in der Lage bist, deinen eigenen Unterhalt zu verdienen. Ja, genau, ja. Man kann sich das ja wirklich bildlich vorstellen, auf der Ausländerbehörde, der Sachbearbeiter schiebt seine Brille runter, zeigt mit dem Zeigefinger auf sie und sagt, yalla, zurück in die Türkei, weil genau so passiert es in der Realität, sicher. Genau. Mhm, genau. Also ich meine, die Dame, die übertreibt total und keine Ahnung, ich meine, welche rassistischen Kommentare meinst du denn überhaupt, dass er gesagt hat, ja hier, keine Ahnung, ich bin für die Kurden, ich bin für den kurdischen Widerstand, ist das rassistisch? Nee, dass gesagt hat, das von Roman übernommen wurde. Roma haben das übernommen, da gehen wir am besten hin, weil das ist witzig. Ja. Wie, wenn er gesagt hätte, nee, das haben die Roma übernommen, da gehen wir jetzt nicht hin. So, das könnte ich ja doch irgendwie nachvollziehen, aber wie die sich, also, das ist wirklich eine Interpretation, die sehr schwer nachvollziehbar ist. Im Chat wird gefordert, dass es eine Lesung von Feuchtgebiete gibt von dir, Mars. Ich glaube nicht, dass ich die Roche lange aushalte. Glaube ich auch nicht. Aber da hat jemand Geld geboten. Eine Million? Ja, hier. Kostenvoranschlag liegt vor. Ja, wieder mal die alte Rollenspielgeschichte, das kennt ihr ja langsam auch von mir. Diesmal geht es um Vampire the Masquerade. Ich will das hier nur kurz anschneiden, nicht den Artikel lesen, weil der ist ewig lang. Aber um es kurz zu machen, White Wolf war ein Verlag, der in den 90ern eher das Vampire-Rollenspiel rausgebracht hat. Vampire the Masquerade, Computerspieler kennen auch so ein, zwei Ableger. Und jetzt haben das irgendwelche Skandinavier übernommen, nachdem das die ganze Zeit irgendwie die Rechte bei niemandem lagen, so ungefähr, und haben auch den Markennamen übernommen und bringen das jetzt neu raus. Und natürlich gefällt das irgendwelchen Leuten nicht, weil es sind natürlich Neonazis und Alt-Righter, für die das gerade maßgeschneidert wird. Also, weil es sind ein paar Witze über also zum Beispiel von den, die eine Gruppe, sie haben so Spezialfähigkeiten, die eine Gruppe hat jetzt die Spezialfähigkeit Triggered, und das sind so die Sozialrevolutionäre. Die sind dann triggered und dann haben sie besonders viel Kraft, um jemanden zu verprügeln und solche Sachen. Und das zeigt natürlich ganz klar, dass das Spiel von Neonazis unterwandert ist, von der Alt-Right. Und wenn ihr euch für Rollenspiele interessiert oder für Vampire oder für White Wolf, dann lest euch den Artikel durch. Wie gesagt, der ist sehr lang und sehr eingehend und tut sehr weh an vielen Stellen, weil der einfach so unglaublich ignorant ist, der Autor. Collection Spotlight, Wakanda to Smithsonian. Ja, hier gibt es eine lustige kleine Story am Rande. Ich hatte ja schon mal den Kinofilm Black Panther mal ganz kurz beschrieben. Und um es nochmal kurz zusammenzufassen, ein lustiger Actionfilm, aber keine Ahnung, irgendwie die Schwarzen werden dargestellt wie die letzten Hintermenschen, und dass sich da nicht alle Leute total drüber aufregen, wundert mich total. So, und jetzt im Smithsonian Museum gibt es halt eine Afrika-Ausstellung, wo halt wirklich akkurate afrikanische historische Reliquien und archäologische Funde präsentiert werden, um die Kultur und die Geschichte von Afrika und den verschiedenen Kulturen in Afrika darzustellen. Und das Bild von dem Anzug, den ihr hier seht, der komplette Anzug ist jetzt Teil dieser Kollektion und wird in dieser Kollektion halt auch so, wird halt auch in der Kollektion sehr hoch gelobt. Von wegen so, ja, es ist ja ein Tribut zu afrikanischer Kultur, und obwohl wissenschaftlich, historisch und so weiter und so fort, dass alles überhaupt nicht akkurat ist. Und das hat wirklich nichts mehr mit Wissenschaft zu tun. Das ist, ich fand das einfach lächerlich, dass halt im Smithsonian Museum, was ja eigentlich noch eine Institution ist für die Wissenschaft, dass da so ein Anzug ausgestellt wird und auch nicht irgendwie als Teil von so einer Wanderausstellung oder so ironisch oder kulturelle Interpretation von Hollywood, die zwar historisch inakkurat ist, und jetzt zeigen wir mal den Unterschied, wie es wirklich war und wie es dargestellt wurde im Film. Nee, es wird einfach so dargestellt. Okay. Unglaublich. Unglaublich. Okay, ja, das ist echt seltsam, ne? Ja, nee. Kritik daran ist. Da kann sich ja jetzt jeder seine eigene Meinung drüber bilden, aber ich finde das einfach, ja. Ich finde das vor allem auch ziemlich lächerlich, dass das Smithsonian den Anzug und weitere Objekte von den Dreharbeiten gekauft hat. Mit Geld, mit echtem Geld. Also ist das nicht auch wieder Kolonialismus? Aber Geld, was halt dann nicht für Forschung oder echte Ausstellungsstücke zur Verfügung steht. Für so einen Scheiß im Endeffekt. Naja. Ja. Ich meine, wenn es das National Film Museum gewesen wäre oder so, kein Problem damit. Das ist deren Job, aber es ist Sony. Ja, und wie ich es auch gesagt hätte, wenn man mal sagen würde, okay, im Film wird das so gezeigt, das wird so gezeigt. Nehmen wir mal einfach mal ein Beispiel. Es gibt halt so die Palastwache von dem König von dem Land, das sind alles Frauen. Und da gibt es tatsächlich wohl eine afrikanische Tradition, wo es halt so ist, dass halt in einer gewissen Kultur die Leibgarde vom König halt Frauen waren, aus verschiedenen Gründen, unter anderem deswegen, weil eine Frau nicht der König sein kann, deswegen wird er wahrscheinlich von seiner eigenen Palastwache nicht umgebracht und so weiter und so fort. Aber das hatte einen historischen Anklang, der auch im Film wiedergegeben wurde. Auf so einem Niveau fände ich das wunderbar, aber es wird ja einfach so dargestellt, und die Unterschiede werden nicht so explizit aufgezeigt, wie es wünschenswert wäre. Naja, Transkulturalität, neuer Studiengang an der Uni Düsseldorf. Ja, das habe ich jetzt aus Versehen zugemacht. Ist aber nicht schlimm. Ist nur eine ganz kurze Meldung, fand ich interessant. Transkulturalität, jetzt einfach mal die Frage, was würdet ihr euch darunter vorstellen? Weil es ist doch etwas anderes. Das ist mal so eine Frage. Ja, generell hätte ich jetzt an sowas gedacht wie, ich fühle mich als eine andere Kultur, aber du bist wahrscheinlich was anderes, ja. Nun, es ist wirklich sehr seltsam, weil es ist tatsächlich ziemlich harmlos, aber es wird umso absurder und umso seltsamer. Ich will ja niemandem zu nahe treten, der das studiert. Vielleicht ist das auch super interessant und da gibt es sehr viele, sehr wichtige Themengebiete, die pragmatische Ansätze für unser Alltagsleben haben werden in der Zukunft. Aber ich nenne jetzt einfach mal das Beispiel, was hier auch in dem Artikel genannt wird. Transkulturalität, es geht um am Beispiel von Essen. Du bist in einem Land wie Deutschland und du hast sehr viele Italiener, die hier Restaurants haben. Und deswegen gibt es hier auf der Speisekarte bestimmte Gerichte mit italienischen Namen. Ja, Insalata Capricciosa zum Beispiel, das wird hier genannt. Ja, und wenn man dann sich die italienische Kultur ansieht, dann sieht man, dass beispielsweise in Italien es einen Insalata Capricciosa gar nicht gibt. Ja, weil das einfach eine transkulturelle Neuerung ist durch die Italiener, durch die italienische Kultur und die deutsche Kultur, die zusammengekommen sind. So, ein anderes Beispiel wäre der Döner, der ja so in der Türkei in etwas anderer Form existiert, wie hier in Deutschland, wie wir den kennen. Ja, oder chinesisches Essen in Europa und Amerika ist ja auch anders wie chinesisches Essen in China. Ja, aber dass man so, das ist ja ein sehr, das Beispiel kann man sich ja sehr gut vorstellen. Ich denke mal, das kennt auch jeder. Nur daraus einen ganzen Studiengang zu machen, finde ich halt wirklich sehr seltsam. Was meint ihr dazu? Ja, Kulturwissenschaft halt, ne? Also. Ja, ich. Ist ja wie auch mit den chinesischen Glückskeksen. Die gibt es ja in China nicht wirklich. Also, sei eher ein Ding im Westen. Also. Aber im Chat trägt gerade jemand nach, dass das Smithsonian auch den Captain America-Schild gekauft hat. Finde ich genauso bekloppt übrigens. Hat da auch nichts zu sehen. Ja gut, ich meine, haben die das im Rahmen von dieser Wakanda-Sache gemacht? Weil der Captain America-Schild, soweit ich weiß, ist ja auch aus Vibranium, was ja dieses Wakanda-Metall ist. In echt jetzt, ja. Ja, also. Also du hast deine Recherche wirklich gut unter Kontrolle. Also du weißt Bescheid. Ja, und vor allen Dingen, was das für Sicherheitsvorkehrungen sind, weil nachher wird dann von diesen, wie heißen die Bösen, wird er da eingebrochen und der geklaut und dann kann der Captain America nicht mehr anders, als sich den dann zurückholen oder so. Da geht auch wieder alles kaputt und wer muss das bezahlen? Die Steuerzahler, die Armen in Amerika. Ja, und die ganzen Kunstgegenstände, die dabei kaputt gehen. Wir schreiben fast das Jahr 5 nach Gamergate so ungefähr, demnächst. Bricht es an, Ende August. Und es gibt immer noch Idioten da draußen, die einfach irgendeinen Scheißdreck ins Internet schmieren und nicht drüber nachdenken, dass sie jemand beim Lügen erwischen könnte, offensichtlich. Und auch nicht, wenn man dann als Leser darauf hinweist und nachfragt, wo denn die Beweise für diese unglaublichen Behauptungen sind, die sie veröffentlichen, dann wird nicht reagiert. Und das von einer, ja, sagen wir mal, doch renommierten Institution der deutschen Videospielkritik wie pcgames.de mal wieder. Da haben wir ja auch schon mal einen schönen Sonderstream gemacht, wie PC sind PC Games. Und ja, jetzt zeigt sich hier mit dem Ding wieder, wie scheiße das Ganze läuft. Der Hintergrund ist, eine Tante bei ArenaNet, eine Entwicklerin bei ArenaNet in Amerika hat bei NCSoft hat sich auf so Social Media abfällig und beleidigend zu Kunden geäußert und die üblichen Social Justice-Sprüche abgegeben und daraufhin hat sie ihren Job verloren. Grundsätzlich möchte ich nicht, dass irgendjemand wegen seiner politischen Überzeugung seinen Job verlieren muss, ja, aber es gibt ja auch natürlich, nicht so. Also, ja eben, ich wollte gerade sagen, es gibt natürlich auch Grenzen von dem, was man sagen kann, ohne dafür dann auch Konsequenzen. Ja, genau, es ist halt so gelaufen, dass sie irgendwie ihrem Ärger da irgendwie Luft gemacht hat über irgendwas, was sie am Storytelling irgendwie und so ein Kram hat sie halt irgendwie geschrieben, ist ja auch alles prima, aber auf jeden Fall hat sich darauf hat einer gemeldet und das so in Zweifel gezogen, hat das auch ganz freundlich gemacht und daraufhin hat sie halt angefangen, da irgendwie das Opfer zu spielen. Das und Ding ist halt. Sie entlassen worden und nicht nur sie, sondern auch noch so ein White Knight, der ihr da zur Seite gesprungen ist, der auch bei der Firma gearbeitet hat, der ist auch entlassen worden. Und genau. Danach gab es halt jede Menge Artikel, wie hier von Kotaku, die hier als Quelle angegeben werden. Die sind ja den Gamergate-Leuten halt auch noch bekannt. Das war ja auch eine der größten Ziele so von Gamergate, damals, als es noch zum Gorka-Konzern dazugehört hat. Die Kotaku-Headline war übrigens die ArenaNet-Katastrophe. Hm. Der Artikel dazu war von einem gewissen Nathan Grayson. Oh, ja. Das Ding ist halt auch der Typ, der einen freundliche Kritik geäußert hat, von dem gab es halt auch eine Ingame-Referenz. Also das war halt ein Teil der Community um das Spiel herum. Das ist halt dann A, auch nicht niemand und B, hat er sich wirklich sehr freundlich verhalten. So. Also es war halt überreagiert, absolut. Also auf Leute halt draufkacken, die dir freundliche Kritik geben. Also. Und ein bisschen war es Hintergrundgeschichte und dann gab es hier einen Vorfall, wo angeblich eine transsexuelle Entwicklerin bei einer anderen Firma mit einer gezielten Mail-Kampagne das gleiche Schicksal ereilen sollte. Das ist aber fehlgeschlagen. Also diese Person ist nicht entlassen worden, aber dieser junge Mann hier mit dem lustigen Twitter-Handle Ein Edelmann, der hat sich dann genötigt gefühlt, hier diesen White-Knighting-Artikel zu schreiben und halt mit Behauptungen. Letztlich wurde bewiesen, dass es sich um Bot-Profile sowie Gamergate und 4chan-Aktivisten handelte, die versucht haben, diese Frau um ihren Job zu bringen. Die Beweise würde ich gerne sehen. Die finden sich selbst in eurer Quelle Kotaku nicht. Die finden sich in der gesamten englischsprachigen Gaming-Sphäre nicht. Aber gut, ihr wisst das bei pcgames.de und deswegen habt ihr kein Problem damit, eine Konsumentenrevolte zu diffamieren. Okay. Und außerdem, die behaupten, es hätte dann einen Platzhalter mit dem Namen Female Name gegeben. Mhm. Also, das halte ich für eine False-Flag-Aktion. In Wirklichkeit handelt es sich aber um vorgefertigte Hassbriefe, die über Bots oder Gamergate-Aktivisten verschickt werden, um jegliche Frauen und Minderheiten aller Art zu attackieren, Chris. Was sagst du jetzt? Minderheiten aller Art, ja. Minderheiten aller Art. Ja. Welchen Sinn macht das für diese Leute, das zu tun? Welchen Sinn macht das für diese Minderheit aller Art? Nein, das ist doch wirklich so, dass es da halt eben diesen philosophischen Rasierer da gibt, der da besagt, so don't attribute things to malice if you can explain them with stupidity, weißt du? So. Aber Gamergate fällt vor allem auf seine Frauenfeindlichkeit und Hassreden gegen Minderheiten. Ja, aber weißt du, wenn du Frauen und Minderheiten attackieren willst, dann machst du das direkt und nicht über ein fucking Videospiel-Journalismus-Ethik-Ding. What the fuck? Was soll der Scheiß? So, glauben diese Leute ernsthaft an so eine große, fette Verschwörungstheorie, die sich da selbst so aufbauen? Ja. Aber alle anderen Verschwörungstheorien, das ist alles lächerlich. Ja, das ist alles. Quelle Kotaku. Quelle Kotaku. Gamergate wäre schon längst vorbei, wenn Journalisten, die für diesen ganzen Scheiß verantwortlich gewesen sind, für schlechte Standards und so einen Scheiß, einfach das gecheckt hätten, gesagt hätten, oh, sorry, tut uns leid, wir passen darauf auf, danke sehr. Fertig. Aber statt Gamer sind tot und die brauchen nicht... Die betroffene Entwicklerin sagte gegenüber Kotaku, dass die Aktion zu 100% eine Reaktion auf das Arena-Ding sei. Mit anderen Worten, die haben das da inszeniert. Zu 100%, das sag ich jetzt. Deine Aussage ist dann ja auch genauso bewiesen genauso wie der Aussage. Ja, nur dass Chris' Aussage halt nicht in der PC Games steht, die auch noch eine Druckausgabe hat und so weiter und so fort. Also ein journalistisches Produkt ist und nicht irgendwelche Heinis, die sonntags sich zum Plausch treffen. Ja. Auf Plattformen wie Reddit und 4chan wurde dies von Gamergatern gefeiert. Auf 4chan hieß es beispielsweise, Reddit hat bewiesen, dass wir Schlampen feuern lassen können. Lasst uns dafür sorgen, dass sie gefeuert wird. Das wird super. Wir haben die Macht, es zu tun. Das klingt auch überhaupt nicht wie ein False Flag. Nee, kein Stück. Klingt nicht wie was Zoe Quinn schreibt. Ja, und vor allen Dingen, soweit ich weiß, lieben die Leute bei 4chan ja auch die Leute bei Reddit und umgekehrt, ne? Ja, also Reddit, Tier Spacing, go back to Plebit. Also, niemand auf 4chan sagt, guck mal, eine tolle Idee auf Reddit. Das gibt's nicht. Also, sorry. Das ist halt, keine Ahnung. Aber Internetkultur, die Leute wissen Bescheid. Der Edelmann. So. Vor allem, wie haben die das überhaupt ausfindig gemacht, dass es Gamergater sind? So, haben die da extensive Recherche betrieben? Die haben das einfach dahin geschmiert. Ja, die können das genauso schreiben, @ein Edelmann, keine Ahnung, was er alles verbrochen haben könnte. Ja, ist an der Klimaerwärmung schuld. Das würde genauso viel Sinn ergeben, wie das, was er hier schreibt. Weißt du, und selbst wenn das jemand wirklich so von im Namen von Gamergate so authentisch da geschrieben hat, ja, die Leute würden da nicht drauf eingehen. Die wollen einfach nur keine Zensur von Videospielen, die wollen ethischen Spielejournalismus haben, die wollen einfach nur nicht dämonisiert zu werden, okay? Und einfach nur ihre Spiele zu spielen. Ist denen doch scheißegal, mit wem. Nein, du verstehst es falsch. Darf ich nochmal zitieren? Während die Entlassung von Price, also der Tante von ArenaNet, mit einer Social-Media-Eskalation zusammenfiel, bei der sie selbst als Aggressorin auftrat, in einem Nebensatz, richten sich gezielte E-Mail-Aktionen wie dieses aktuelle Beispiel gegen Frauen oder Menschen, die Minderheiten angehören. Sie haben einzig und allein das Ziel, die betroffene Person aufgrund ihrer Überzeugung, ihres Geschlechts oder ihrer Herkunft zu terrorisieren. Ja, aber guck mal, so die Definition von einer Minderheit ist ganz echt lustig so dargestellt, weil die Minderheit eigentlich, ja, so prozentual gesehen, es gibt doch jetzt eigentlich auf der Welt mehr Frauen als Männer, oder? Und und weiße Leute, so Europäer, sind irgendwie dritt oder viert. Aber Frauen zählen doch nur für 0,77% Dingens. Du weißt ja. Die Frau wurde letztendlich liegen lassen. Das war ein sonniger Tag auf Twitter. Und Nora. Die Macht der Gamergate beschränkte sich dieses Mal auf ihre hasserfüllte Filterblase. Hasserfüllte Filterblase ist so ein richtig guter Zungenbrecher, Alter. In der hasserfüllten Filterblase. Hasserfüllte Filterblase. Hasserfüllte Filterblase. Hasserfüllte Filterblase. Das sind mir aus hasserfüllten Filterblasen, ja. Ich sitze da und blase in meiner hasserfüllten Filterblase. Ja, Leute, wenn ihr hasserfüllte Filterblasen kriegt, ne, dann zieht euch andere Schuhe an. Sucky, $5. Make love long, good soldier. Nee, aber es ist halt echt behindert. So, was ist denn das? Ihr macht doch einfach nur eure Politik einfach im Namen einer anderen Gruppe, die ihr als Sündenbock verwendet, die nicht irgendwie nachweislich sich aktiv gegen solche Leute stellt. Nö, nein, die machen das nur, wenn das Frauen machen. Wenn Frauen unethische Scheiße machen, dann sind die voll dagegen. Aber wenn sie unethische Scheiße machen, sind die voll dafür. Ja klar, natürlich, Gamergate ist ja auch so aufgebaut, genau. Es ist doch keine Identität dahinter. Es ist einfach nur ein Ding von, wir spielen Videospiele, wir würden gern weiter Videospiele spielen und nicht irgendwie die ganze Zeit in Medien dämonisiert zu werden. Ja, ne? Und dann werden sie in den Medien dämonisiert. Ich finde das so gut. Die Frau wurde letztlich nicht entlassen. Haha, Gamergate. Pech gehabt. Take that. Ja, und ganz Gamergate atmet so voll schwer ins Herz uns aus, so von wegen, ach Mist, jetzt müssen wir hier noch weiter rumnerven. Alter. Wer ist denn das? Natanji? Ja, mit der sind wir schon ein paar Mal aneinander gerasselt von einer ganzen Weile. Oh ja, mit der habe ich mich unterhalten, als ich noch jung und doof war auf Twitter. Genau. Niemand guckt sich die Blocklisten einzeln an, es gibt da keine, in Anführungszeichen, Hexenjagd. Und ich weiß, wovon ich rede, ich stehe auf einer sehr populären Blockliste, nämlich der von Randy Harper, auf deren Gamergate-Blockliste auch eine Menge Transpersonen stehen, weil sie eine TERF ist, eine Trans-Exclusionary Radical Feminist. Ja, so. Randy Harper. Ja, fand ich lustig, weil die sich nämlich auch tierisch über Gamergate aufgeregt hat. Und ich glaube, das war auch die auch bei so einer, bei irgendeiner Feministen-Blog-Seite schreibt, wo sie mal irgendeinen Artikel geschrieben hatte über eine, die irgendwie ihrem Freund irgendwie vorgeworfen hat, er würde irgendwie sie emotional missbrauchen oder so. Und da hatten wir dann irgendwie bei Twitter drüber geschrieben, dass das ja eigentlich quasi genau so ein Ding ist, wie bei Gamergate, und das musst du dann irgendwie gelesen haben, und dann hast du das dann noch mit eingearbeitet in ihren Artikel, irgendwie nach dem Motto, ja, aber das ist nicht wie bei Gamergate, das ist ganz was anderes. Die war doch, Randy Harper war doch auch bei Crash Override mit dabei, ne? Ja, Randy Harper. Das ist und die war ja auch dann dabei, wenn es dann um Doxing ging, war sie auch ganz oft ganz vorn dran, ne? Also jetzt außerhalb von Crash Override, so Randy Harper war nicht bei Crash Override. Die hatte ihre eigene, Anti-Harassment-Initiative. Wisst ihr nicht mehr? CEO of OAP oder irgend sowas. Ja. Ja, irgendwie sowas. Ja, aber auf jeden Fall hat sie vom Charakter her ja so einfach, sie ist unprofessionell und unethisch und alles so das, was man eigentlich mit Gamergate vermeiden wollte. Und hat sich dann so positioniert als, guck mal, ich bin's, eine Frau, jetzt gib mir Sachen. Ja, vor allem warum gibt's eigentlich da auf Twitter mal, dann? Da haben wir jetzt mal von einer quasi den Beweis, dass diese Blockliste dazu dient, irgendwelche Leute da draufzusetzen, die man politisch nicht haben will. Und das sind sogar irgendwelche Leute, die eigentlich sonst auf, genau auf ihrer Linie wären. Ja, ja. Und dann so, hast du halt dann so Aussagen von Randy Harper, die halt dann meinen, die einen Anspruch erheben zu können auf das, was echt ist. Aber sie verwendet gleichzeitig Blocklisten, um Sachen, die vielleicht doch relevant wären für Infos, mal einfach nicht zu sehen und in ihre Analyse nicht mit einzunehmen. So. Das ist ganz seltsam. So, Randy Harper denkt, sie sei irgendwie voll cool und richtig nice und so, aber gleichzeitig braucht sie Blocklisten. Um so. Und man darf, wenn man von Randy spricht, nie unerwähnt lassen, dass es Fotos von ihr und Anne Wizorek gibt, wie sie zusammen durch Berlin tollen. An einem sonnigen Nachmittag. Lacht. Darf ich einen Punkt nochmal anmerken hier, und zwar zu dem Begriff TERF. Ich glaube, da sollten wir nochmal kurz 2 Minuten einsteigen. Das bedeutet ja Trans-Exclusatory Radical Feminist. Also im Endeffekt Feministin, die Transpersonen nicht akzeptieren, im weitesten Sinne, sage ich jetzt nicht mal. Nicht als Frauen akzeptieren, ja. Ja, ja. Ja, genau. Also die, ja, da gab es doch die Tage auch eine, ja. Bei dem CSD in London war das, glaube ich, oder? Genau. So eine Abordnung von Lesben, die gegen halt dieses Ding, also dagegen demonstriert haben, dass Transmänner als Frauen gesehen werden, weil sie sagen, das löscht die Lesben aus. Ja, genau. Und das ist ja. diese Bewegung, die ich sehe in letzter Zeit immer mehr zu dieser Bewegung, teilweise halt auch etwas längere Texte, die ein bisschen detaillierter geschrieben sind. Sich durch das Geschwurbel zu arbeiten, ist natürlich ganz schlimm. Ich hatte einen Artikel eingereicht, der hat es wahrscheinlich nicht geschafft, deswegen wollte ich mal hier nur einmal ganz kurz einen Satz daraus zitieren, um die Denkweise klar zu machen. Ja, das ist jetzt im Endeffekt eine Feministin, die sich über Transleute beschwert. Harms also arise for females having to share already meager sex-based resources with self-declared trans women, such as all women shortlists for political candidacy, representation in the media, and sports scholarships. They arise for post-operative transsexuals in relations to the approaching massive expansion of their defining category. Das heißt im Endeffekt, hier wird sich darüber beschwert, dass die Transpersonen sich quasi in diesen Markt der Bevorzugung für Frauen hereinschleichen würden. Und die Revolution, das ist eine Art zu denken, das ist schon auf so vielen Levels kulturmarxistisch, das ist unglaublich. Macht für die Frauen, in Klammern lacht. Ja. Weltherrschaft, in Klammern lacht. Also ich meine, entweder dürfen die Leute sich so definieren, wie sie sich selber wollen, und dann gelten auch die Privilegien für die, dann muss man halt überlegen, ob diese Privilegien gerechtfertigt sind. Ich meine jetzt die gesellschaftlichen Privilegien im Sinne von Bevorzugung aufgrund von Identitätspolitik. Ja, irgendwann hatten wir schon mal 150 meiner Follower gesperrt zu haben. Ich gehe mal davon aus, dass es hier um die große Mehrheit davon nicht schade ist. Ja, ich finde es auch gerade ein bisschen schade, dass wir den mal zu Gast hatten, wenn ich sowas lese. Tja, keine Ahnung. Ist halt schwierig zu sagen. Er redet ja drunter auch davon, dass es auch irgendwelche Spam-Accounts sein könnten. Kann natürlich sein, aber so prinzipiell würde ich das jetzt nicht unbedingt feiern. Also, vor allem 150 auf einen Schlag. Und außerdem, ja, es hatten sich auch noch andere gemeldet, bei denen das wohl so ähnlich ausgefallen ist. Und was mich halt eben auch wundert, also der Alva, der hatte ja diesen YouTube-Account Wen wählen und hat ja so ein bisschen auch diesen Anspruch da gehabt, so ein bisschen Leute zu informieren. Und teilweise waren das ja auch ganz interessante Gespräche, die er da geführt hat. Deswegen, also Also ich sag mal so, wir machen ja auch Videos und wenn jetzt irgendwie, also uns hören ja auch Leute zu, die ich jetzt politisch nicht so unbedingt gut finde. Ich finde das aber gut, dass die uns hier zuhören, ne? Weil vielleicht kriegen sie ja mal ein bisschen was mit, was sie sonst nicht mitkriegen würden. Und insofern würde ich mich da jetzt auch nicht drüber freuen, wenn die das nicht mehr könnten. Ja, also finde ich ein bisschen merkwürdige Denke auf jeden Fall. Deswegen habe ich das hier auch mit reingenommen. Also wir versuchen ja hier die Themen immer so zu besprechen, dass unsere eigenen Meinungen schon durchscheinen, aber wir versuchen uns nie von einer Seite komplett vereinnahmen zu lassen, einer politischen Seite. Ich schon. Versuchen wir zumindest. Ich komplett. Der Alva ist auch ein sehr netter Typ und ich habe auch ein bisschen Kontakt mit ihm gehabt und es ist, aber er ist halt sehr, ich glaube, er hat einfach von seinen Informationsquellen, kriegt er viel zu viele einseitige Informationen, lässt sich davon ein bisschen aufstacheln. Ich will nicht zu negativ über ihn reden. Aber was er manchmal auf Twitter postet, da fragt man sich halt, ja, es ist halt nicht, ja. Er ist ja an sich ein netter und höflicher Mensch und das sieht man ja nicht immer. Das ist ja, ne, Aras Bacho, der immer diese komischen Artikel geschrieben hat bei HuffPost. Ist da noch? Der Hasnan Kaysim für Arme. Ah ja, Changing the Concept of Women will cause unintended harms. Ja, das ist tatsächlich der Artikel, von dem ich vorhin geredet habe. Hier schreibt im Endeffekt eine Feministin darüber, wie... Ja, also die Grundzüge habe ich jetzt schon erklärt. Im Endeffekt geht es darum, dass sich im gesellschaftlichen Diskurs, dass halt weniger Rücksicht auf die Transleute genommen werden soll und dass die Privilegien der Transleute überhand nehmen, weil die Privilegien ja gar nicht gerechtfertigt sind, weil es ja gar keine echten Frauen sind. Und dann gibt es halt die Problematik mit eine Personengruppe, die diesen TERFs wohl auch besonders aufstößt, sind halt Männer, die quasi zu Frauen werden, aber sich dann selber als Lesben bezeichnen. Und ach so, ja, das gibt's ja auch häufiger. Zum Beispiel diesen Riley Dennis, der ist ja ziemlich bekannt geworden in der englischsprachigen YouTube-Sphäre. Das war ja auch einer von diesen Leuten, die jetzt auch nicht sich große Mühe gegeben hätten, als Frau durchzugehen, aber halt eben gemeint haben, sie wären trans und aber lesbisch natürlich. Und was ja im Endeffekt bedeutet, sie sind... Das Thema ist einfach wirklich so konfus, weil da einfach so viele philosophische Sachen reinkommen und auch so viele medizinische Sachen, ja, die Abstufungen, ja, bist du jetzt in Pre-Op-Trans, bist du in Transition, bist du schon Post-Op-Trans, bist du nur trans, weil du dich so fühlst und du lässt dich gar nicht umoperieren und so weiter und so fort. Deswegen ist diese ganze Diskussion auch wirklich so hirnrissig und man kann sich gerne mal den Text durchlesen, der ist nicht auf so vielen Ebenen unterschiedlich, aber ich habe ja vorhin schon einen kleinen Paragraph daraus zitiert. Es geht im Endeffekt darum, dass die Radikalfeministen denken, dass ihre Plattform zumindest gesplittert wird und dass sie halt geschwächt werden durch die Transleute in ihrer eigenen politischen Ideologie. Es wäre ja echt schade, wenn der Feminismus mal, keine Ahnung, nicht über das Patriarchat ablästern könnte oder nicht nur oder nicht über den Gender Pay Gap reden müsste. Das wäre mal schade, ne? Wenn sie mal wirklich sich mit so philosophischen Fragen aus ihrer eigenen Ecke beschäftigen würden. Ja, ich muss dazu auch sagen, das ist eine Debatte, die findet auf so einem Niveau statt, dass sie so irrelevant ist für das alltägliche Leben. Ja. Ich würde mich, glaube ich, damit gar nicht beschäftigen, wenn es halt nicht so relevante Auswirkungen hätte auf Policy-Ebene, ein, zwei Jahre später immer. Ja. Und außerdem wird der Begriff von TERF eigentlich so beschrieben, als sei es eine Beleidigung, den Begriff TERF zu verwenden, aber das ist auch nur so am Rande und das sind auch nur so Leute, die schon echt von allem dann getriggert sind und beleidigt. Also da ist es auch nicht wirklich viel wert. Naja. Übrigens, diese Open Future-Seite, die vorhin war, Entschuldigung, da gibt es anscheinend so ein ganzes Editorial über diese ganze Trans-Debatte und so. Das ist jetzt ein Artikel daraus. Das ist eine richtige Goldmine oder Salzmine, je nachdem, wie man es sehen will. Da gibt ganz viele Artikel in dieser Richtung. Also, wenn man sich das in den Quellen mal anguckt, kann man da vielleicht auch mal durch die Seite sich ein bisschen klicken, wenn man sich den Cringe geben will. Das ist apropos der, Cringe. Ja, das ist der Regisseur von dem letzten Main Star Wars Film, also von dem, wie hieß er? The Last Jedi. Ja. Das ist der Typ, der hat einen perfekt runden Kopf. Perfekt rund, wie ein Kreis. Das ist Carl Pilkington, oder? Wie ein Todesstern. Genau, der Todesstern von Star Wars, Rian Johnson. I'm always amazed how few people know about Gamergate. It's not only the key to understanding so many violent harassment campaigns going on today. It's lots of the same people angry about the same stuff using the same playbook. Ich würde es genau umgedreht sagen. Und ja, jeder, der irgendwie Computerspiele versteht, kann verstehen, wie diese komische Infiltration von und subversiven Taktiken, wie eine Industrie infiltriert wird von bestimmten ideologischen Charakteren, die kann man an Gamergate sehr leicht nachvollziehen und das kann man auf alle anderen Sachen projizieren. Ich bin ja immer wieder fasziniert davon, was er sagt, stimmt, nur man muss es genau umdrehen. Ja. Gamergate war die erste Plattform, wo diese ganzen Progressiven halt erstmal sich ausprobiert haben und versucht haben, welche Taktiken funktionieren, wie kommen wir durch. Und dann haben sie das, was da funktioniert hat, das machen sie jetzt in allen anderen Branchen. Comic-Gate, jetzt hier Star Wars. Ich meine, was soll man dazu sagen? Ja, Unterhaltungsindustrie, Kulturgüter halt, ne? Also, Kultur, ja. Marxismus. Ich wollte gerade sagen, keine rote Angst haben, aber. Ja. Oh, bitte, Rian. Bitte, nein. Nein, Rian. Hasserfüllte Filterblase. Also man hat jetzt festgestellt, dass Bernie Sanders nicht links ist, weil er nicht in dem Camp der No Borders Abteilung ist und weil er die Abolition of ICE nicht haben möchte. Sie also, haben ihm die Lizenz entzogen, meinst du? Ja. The license to be left. Ja, Amerika, das politische Spektrum von Amerika hat sich in den letzten 15 Jahren extrem krass verändert. Und ich möchte mal ganz kurz meine persönliche Meinung dazu sagen. Und zwar vor 15 Jahren oder vor 10 Jahren gab es so etwas, wie wir hier in Europa als linke SPD oder sowas empfinden, gab es in Amerika gar nicht. Es gab das gar nicht. Die waren alle Parteien, egal was, waren einfach weiter rechts im Spektrum als von einem europäischen Blickwinkel aus gesehen. Und das hat sich jetzt einfach total krass geändert. Der im alten, normalen amerikanischen politischen Spektrum am weitesten links war Bernie Sanders. Aber jetzt haben die halt, ich sag jetzt mal, ihr politisches Spektrum erweitert, unter anderem dadurch, dass man in Amerika jetzt sich auch selber als Sozialist anscheinend bezeichnen kann, ohne direkt halt gesellschaftlich verpönt zu werden, was vor 10 Jahren noch ganz anders war. Das möchte ich nur mal anmerken. Das ist ein sehr krasser Unterschied, der ja, sich nach Amerika... Ja, das kann ja eigentlich alles gar nicht sein, weil ich habe gelernt, wenn Amerika hustet, dann muss Europa sich die Nase putzen oder irgendwie so. Und deswegen kann das ja gar nicht sein, dass irgendwie in Amerika sich jetzt irgendwie ändert, wo das in Europa schon so ist und so. Das geht ja gar nicht. Also ich glaube nicht, dass sich Amerika ändert, weil es in Europa so ist. Ja, aber wie gesagt, dieses gewisse politische Spektrum gab es in Amerika vielleicht, aber es war nie irgendwie von irgendeiner Signifikanz. Nehmen wir einfach mal das Beispiel von Antifa. Ja, Antifa, seit wann gibt es denn Antifa in Amerika? Gibt es wahrscheinlich schon ewig, aber seit wann ist das ein Begriff, den die Bevölkerung kennt? Ja, außerdem sehe ich auch immer auf diesen Fahnen steht auch immer Aktion mit K geschrieben drauf, weil Europa hustet. Also, naja, ich wollte ja nur darauf hinweisen, Bernie Sanders ist halt, der hat auch in einem Interview gesagt, jeder Staat braucht Grenzen und die politische Forderung, dass man Grenzen öffnen sollte oder dass es keine Grenzen geben soll, ist lächerlich. Und das ist ja im Endeffekt das, was auf Demonstrationen jetzt überall propagiert wird, ne? No Borders, No Nations, das, No USA, das Ding ist halt auch und so Sachen, ne? Das Eis ist halt auch noch nicht so lange, aber man muss halt das auch irgendwie in Kontext setzen, dass du halt eine im zweistellig Millionenbereich illegale Migranten innerhalb der USA hast, zu dem Zeitpunkt, wo halt das Eis halt umgesetzt worden ist. Und aktuell hast du immer noch so 11,3, 11,5, Topzeit war 2007 mit 12,2 und halt irgendwie, ich finde halt, eine zweistellige Anzahl an illegalen Migranten ist halt schon heftig. Und dann zu sagen, die Behörde, die sich drum kümmert, dass halt solche Leute halt, wieder zurückgebracht werden, dass die Papiere in Ordnung kommen, zu sagen, dass die Behörde halt aufgelöst werden soll, ist halt, finde ich, schon eine starke politische Forderung. Also, ja, außerdem ist die Forderung, ich meine, ich möchte jetzt gar nicht so lange in das Thema einsteigen, deswegen fasse ich mich jetzt ganz kurz. Überhaupt zu sagen, dass ICE abgeschafft werden soll, weil die Remigrationsbehörde wäre, das ist einfach grundsätzlich falsch. Das ist früher, also es gibt in Amerika das Department of Homeland Security und im Department of Homeland Security gibt es verschiedene Unterdepartments, die für verschiedene Sachen zuständig sind. Da gibt es zum Beispiel die Border Patrol, ja, das sind die Leute, die die Grenze beschützen und die Leute wieder zurückschieben und alles. Und was ICE im Endeffekt macht, das ist sowas wie der Zoll macht, ja, die machen Zollsachen, aber was sie auch machen, ist internationale kriminelle Drogengangs beispielsweise hochzunehmen, ja, so, und die machen teilweise auch noch irgendwelche Überführungen für irgendwelche Abschiebungen oder sowas, aber ICE macht das selber nicht unbedingt, ICE macht nur das, wenn man halt mit SWAT-Methoden irgendwo reingehen muss, dann ist ICE, ansonsten haben die mit Deportationen kaum was zu tun, aber gut, die Diskussion ist halt auf diesem Niveau gar nicht zu führen, glaube ich. Ice, Ice, Baby. Jetzt habe ich die Diskussion. Sanders ist nicht links. Intercity Express, ja, ja. Ah, das ist vielleicht besser ohne Archiv, damit man die Bilderchen angucken kann. Also, dieser Herr Joel Davis, der meinte hier das Mattress Girl und so. Und er war auch Heifer Ski und er hat Support für das Mattress Girl halt rausgegeben. Und ist halt ein Ally und Heifer Ski Campaign und Head of Prominent Charity, der Sag mir jetzt nicht, dass er irgendwie sexuelle Gewalt ausgeübt hat. Sag mir bitte. Head of Prominent Charity that campaigns against child abuse is arrested for trying to arrange to rape multiple children as young as 2. Ja, okay, nein, komm, geh weg. Doch, was soll der Scheiß, Alter? Was, warum, wieso? Das ist, warum? Du denkst schon so, okay, es ist eigentlich ein ganz cooler Typ. Okay, der engagiert sich schon ganz hart. Oh, geht schon ein bisschen sehr weit. So, okay, ja, seltsam. Und dann, ja, so schlimm kann es doch nicht sein, oder? Und dann, ja, doch, doch, kann es, ist es, ja. Ja, so. Es ist halt typisch irgendwie für die... Weiß nicht, Pro-Feminismus-Fraktion, es passiert es irgendwie gefühlt sehr, sehr häufig. Das sollte man vielleicht mal einen Link-Dump machen mit den ganzen Fällen, die man aufreiht. Also, weil irgendwie ja, gefühlt hat man jede zweite Sendung oder so. Also jede zweite Sendung hat man da so einen Fall. Also. Ein He-Force-She wäre wahrscheinlich ehrlicher gewesen. Oder He-Inside- Her. Dass Journalisten die Gelegenheit dazu bekommen, Seehofer bespucken, Ohrfeigen treten, beleidigen und mit Essensabfällen bewerfen. Ein Sarrazin-Schlaganfall sei ihm auch gegönnt. Kein Respekt, Seehofer rücktritt, Seehofer angreifen. Ja, Menschenverachtung 2.0. Ja. Antwort an Sofsan Schäbli. Das ist doch nur Shitposting. Beschreibt sich auch als Menschenfreund und so. Oh. Weil halt Linke für Menschlichkeit steht. Und, ja. Reise Robby. Ich meine, mit dem Händler allein ist er doch schon. Oh nein. Jetzt habe ich vorhin den schönen Text schon vorgelesen. Jetzt finden wir hier nochmal raus, womit das mit Sibyl Schicksal seinen Anfang genommen hat. Wieso bizarr? Es gibt Transmänner, die gebären. Wieso soll die Milch eines Mannes Muttermilch heißen? Du solltest dir Gedanken über deine Privilegien machen, denn du als Cis-Mann bist du Transmännern gegenüber privilegiert, anstatt Gender-Diskussion zu diffamieren. Ich bin ein Cis-Mann? Interessant. Mir zu sagen, ich wäre frauenfeindlich, entbehrt nicht einer gewissen Komik, wenn es nicht so traurig wäre. Jetzt kommt mein Liebling. Nee, der Letzte ist der Liebling. Traurig. Ein bisschen reflektiert muss man doch sein, oder? Du relativierst nicht zum ersten Mal ein Thema des Feminismus. Außerdem hast du dich auch mal transfeindliche Ausdrücke gebracht. Und als ich dich auf deine transfeindliche Sprache angesprochen habe, hast du mir das übel genommen, dich auf deine Cis-Mann-Privilegien hinzuweisen. bist also nur frauenfeindlich, sondern auch transfeindlich. Ganz zu schweigen, dass du auch noch islamophob bist. Ja, das hab ich nicht gecheckt, ja. Leck mich am Arsch. Das ist ein Salat aus Ad hominem und non sequitur und was weiß ich was. Was will die eigentlich, Mann? Oder hast du etwa... Ja, sicher. Ja, und er ist ein Cis-Hetero-Mann, ja? Ja, sicher. Ja. Keine Ahnung. Oder hast du etwa geglaubt, dass dir so viele Rechtsradikale einfach folgen? Nein, sie folgen dir, weil du ein transfeindlicher islamophober Misogynin bist. Und daher lesen sie deine Tweets gerne. Du bist einfach so wie sie, deshalb siehst du sie auch an. Wenn ich es so lange mit dir jetzt ausgehalten habe... Liegt das nur daran, dass du dich als Schwuler, dass du ein schwuler Mann bist mit Migrationshintergrund und dadurch intersektionale Diskriminierungserfahrung machst? Irgendwann reicht es aber. Jetzt seid ihr endlich deines Standes bewusst. Rosa Luxemburg Stiftung. Standesbewusst. Seid ihr endlich deines verfickten Standes bewusst. Weißt du was, ich würde gern wirklich einen Raum von Feministen nehmen, okay, und sie bezahlen dafür, dass sie mir einfach aus ihren ganzen Theorien eben nach dieser Art von so Berechnung von hier, ich habe dir genug Zeit gegeben und so, ich habe mich lang mit dir ausgehalten, ne, so, dass sie mal wirklich berechnen sollen, wie viel Überschneidung, wie viele Minuten an Gesprächszeit würdig sind mit einem Menschen. So, das wäre mal was ganz Interessantes, weißt du, so weiße Hetero-Cis-Männer, ableistisch, was weiß ich was, westlich, einfach 0 Minuten, gar nicht reden. Nee. Ich würde mal sagen, wenn ich das mal zusammenfassen soll, die Dame hat dem Ali vorgeworfen, mit ihm stimmt so dies und das nicht. Ja, das ist halt echt einfach schwach. Das ist halt, weißt du, Siebel schick bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ich habe irgendwo auch gesehen, dass sie da scheinbar Pressesprecherin ist, aber ich habe den Link nicht mehr finden können, deswegen, ich weiß nicht, ob sie das dort ist, aber sie veröffentlicht auch bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und dann kommen die Leute an und sagen, Linke und SJWs und es hat alles nichts mit nichts zu tun. So. Ich finde es auch so geil, dass sie sich als Linke sieht und dann von einem Stand spricht. Mhm. Ja. Also so. Ja. Eigentlich war ja links so ursprünglich so ein Ding, wo dann Bewegungen gemeint haben, lass mal irgendwie weg von so diesen Kategorien denken, sein, Leute in Schubladen stecken, ist nicht so geil. Aber auf jeden Fall, ich finde es halt lustig, ja, so dieses von wegen, am Ende entscheiden wir, wer das Proletariat ist oder was. Ja. Auf jeden Fall ein kleiner Reminder für die Leute, die uns noch nicht so lange zuhören. Eines von den ersten Sachen damals, als es noch GEMA geht, als ich davon erzählt habe, was mit der Piratenpartei damals passiert ist, was ich da so gezeigt habe, so was ich so immer noch als den Tiefpunkt des ganzen Dramas ansehe, ist, als der Ali Utlu damals der Beauftragte für diese ganzen Queer-Politik-Themen, wie auch immer war, da war er den Leuten halt nicht progressiv genug, mit anderen Worten. Er hat sich halt lustig gemacht über irgendwelche Sachen, zum Beispiel über so ein Formular von der Grünen Jugend, wo man nur auswählen konnte zwischen weiblich und nicht weiblich. Das hat er damals bei Twitter kommentiert mit den Worten, Grüne Jugend schafft Männer ab. Und das hat dazu geführt, dass die Feministen in der Piratenpartei, allen voran Jasna Strick, ihm einen offenen Brief geschickt haben, der allerdings wohl irgendwie kein offener Brief war oder ich weiß es nicht, auf jeden Fall haben sie ihm halt einen Brief geschickt, wo sie reingeschrieben haben, von wegen so, ja, hier, du merkst gar nicht, dass das transfeindlich ist und tralala und das ist überhaupt gar nicht männerfeindlich und weil du das nicht kapierst, bist du auch falsch auf dem Posten und so und haben ihm halt nahegelegt, er soll mal zurücktreten und Ali hat das damals veröffentlicht und auf seinem Blog. Ich weiß nicht, ob man das heute noch lesen kann, aber ihr könnt ja mal bei Google eingeben, Rücktrittsforderung an den Queer-Beauftragten, denn das ist wirklich sehr schön zu lesen. Auch da ist auch ganz gut zusammengefasst so das Weltbild von diesen Leuten. Ja. Und der Ali hat ihm ja auch mal, als ich mal mit ihm gesprochen hatte, schon mal erklärt, dass es halt ja bei ihm halt wirklich so ist, die gehen halt die Liste runter, ne, und sie können halt nicht sagen, so irgendwie du Weißer, weil ist er halt nicht. Und sie können auch nicht sagen hetero, weil ist er halt nicht. Aber irgendwann kommen sie dann wieder an beim Mann. Und das werfen sie ihm dann halt vor. Ne? Und wenn du dann eine Frau bist, dann können sie dir hinkommen und sagen, ja, du hast internalisierten Frauenhass, so, deswegen hier Patriarchat, wir leiden alle drunter. Also, so, das ist halt das Ding, ne? Es ist halt unausweichlich. Die haben überhaupt keine Falsifizierungsbedingungen, bei der sie dann sagen würden, okay, Moment, du hast recht, ich habe Unrecht, sorry. Also, und dieses ganze Ding ist ja, erklärt ja auch perfekt, warum Frau Schick sich da so hart drüber aufgeregt hat, als man halt gesagt hat, guck mal, du bist nicht POC, du bist nicht WOC, du bist weiß. So. Ja, weil ihre Victim-Bugs gestohlen werden. Ihr Stand verschlechtert sich. Weißt du, weil so, gute weiße Cis-Frau, oder hetero ist, jetzt gar nicht mehr so gut wegkommt. Ich meine, weißt du, wenn sie über Wokeness reden will, okay, dann Martin Luther King mit seiner I Have a Dreams Ansprache, ne, davon, dass er dann redet, davon spricht, dass er in der Welt leben möchte, in der Menschen nach ihren charakterlichen Eigenschaften und Handlungen bewertet werden und nicht nach der Farbe ihrer Haut. Und dann kommt die hier hin und knallt nur so ein Ding hin. Das ist doch nur dies und das Charakter. Ja, aber dies und das, weißt du, das hat ein Schwarzer gesagt. Ein Schwarzer hat es gesagt, ja. Ein echter POC. Und dann kann diese Halb-POC mal was von lernen. Ja, ich habe gehört, die Schwarzer ist eine ganz schlimme Tough-Nazi. Ja, andere Schwarze haben auch andere Sachen gesagt, die nicht so schlau waren. Also. Ja, okay, blablabla. Aber eigentlich, weißt du, kann man hier das Spiel umdrehen und sagen, guck mal hier, ja okay, wenn du hier schon so ankommst, nach deiner eigenen Logik, ist deine Kritik vollkommen irrelevant. Du kannst nicht die Erfahrung von einem Mann leben. So, was willst du eigentlich? Also nichts hat mit nichts zu tun, ja, also du hast auch nichts zu melden. No, stell dir mal vor, du bist ein Typ und du bist bei Tinder und das haben wir auch schon mal hier gehabt, glaube ich, dass der Pool von, also dass die meisten Frauen da nur die Top 20% oder so von Männern überhaupt in Frage kommt. Ja, 80% der Männer auf Tinder sind unter dem Durchschnitt. Und der überwiegende Anteil der Matches auf Tinder werden halt nur von einem kleinen Teil der Männer halt. Ja, und du bist so verzweifelt, dass du dich schon mit Sibel Schick treffen musst. Und ich meine, prüf mal ein Privileg, also. Und dann verschluckt die sich auch noch. Was soll das? Ja, also das ist meh. In Anlehnung an das, was du vorhin erzählt hast, Chris, möchte ich noch mal was kurz zu den Piraten sagen. Und zwar, wenn man sich mal zurückerinnert, in was für einem Aufwind die waren, wie sich die Leute auch gefreut haben, dass sie da waren, weil die richtigen Themen aufgegriffen haben, weil die eine Lücke gefüllt haben, die vorher einfach nicht ordentlich ausgeweitet wurde. Und dann sind sie zu Recht auf einer Welle der wohlwollenden Zustimmung groß geworden. Und ja, wo sind sie jetzt? Die Themen, mit denen sie damals groß geworden sind genau die gleichen wie heute. Aber ja, sie haben sich einfach im Kern so verändert, dass sie diese Themen selber nicht mehr ausfüllen konnten. Und jetzt ist da weiterhin ein Vakuum. Ja, durch kulturmarxistische Wandlung. Als ob man einmal auf den Knopf gedrückt hätte und alles, was irgendwie Kompetenz mit Internet und Sicherheit und Privatsphäre und so weiter und so fort. Ich rede jetzt nicht von den wirtschaftlichen Sachen. Ich rede jetzt mal nur von den Netzthemen. Ja, genau das, was Ebel gerade gesagt hat. Alles, was da war, ist jetzt auf einem professionellen Niveau, wie es vor Gründung der Piratenpartei war. Eigentlich bräuchte es eine neue Piratenpartei. Ja, das, was Ebel gerade gesagt hat, auf jeden Fall. Also, das war halt auch der Grund gestern mit diesem Ding, mit diesem Ausschnitt, den Sally gezeigt hat von Sargon. Also, diese Definition, dass das Neoprogressive da sind. Also, ich meine, die Leute haben ihren eigenen Laden progressive Plattform genannt. Und dass das nicht die Progressiven aus Amerika irgendwann waren, ist klar. Ne? So, also ich habe das halt auch erlebt, diese Leute, die sich progressiv nennen. Und das ist schon eine Strömung, eine politische Strömung, die es auf jeden Fall gibt. Also, und die halt eben, ja, dafür ein ziemliches Chaos angestellt hat und den ganzen Laden im Endeffekt gesprengt hat. Ja, das muss man halt so sehen. Kulturmarxistische Unterwanderung. Bingo. Ja, hier Junge Union auf Twitter. Upload-Filter sind eine Gefahr für die freie Meinung. Deshalb wird es diese Filter in Europa weiterhin nicht geben. Richtig so. So, und dann irgendwie noch weiter so. Und dann Netzpolitik drauf geantwortet. Lustigerweise haben alle deutschen CDU-CSU-Abgeordneten im EU-Parlament für eine Urheberrechtsreform mit Upload-Filtern gestimmt. Ja, haben sie. Ist halt echt nicht okay. Es ist echt nicht okay. Steht auch, glaube ich, im Parteiprogramm von der CDU oder CSU, ich bin mir nicht sicher, explizit, dass sie gegen Upload-Filter sind. Nee, aber als im Parteiprogramm. Nur Schwurbel, aber im Koalitionsvertrag mit der SPD. Ah, das, ja. Ja, ist okay, das drin, ja. Dass sie es nicht haben wollen. Okay, ja. Und ja, ja, über Europa halt eben dann genau, schon. Genau, ja. Am 20. Juni haben die da, das war so die eine große erste Abstimmung, da haben die dafür gestimmt gehabt, ja. Ja, das wäre ja, das lustig, mir hat auch ein Zuschauer einen Link geschickt von der GEMA, wo die GEMA quasi ein paar Argumente für diese ganze Upload-Filter-Angelegenheit gegeben hat. Boah. Beziehungsweise Link-Tag-Sache. Da würde ich einfach nur mal zu sagen, ich fand das leider überhaupt nicht stichhaltig, lieber Zuschauer. Vielleicht schickst du mir nochmal eine PN, dann kann ich dir gerne die Details sagen, aber wir haben, glaube ich, eindeutig hier klar gemacht, warum die Sache eine schlechte Idee ist. Und diese Argumente wurden dann nicht debunked. Deswegen fand ich es leider auch nicht. Ja. Aber man könnte doch schon so eine Bewegung lostreten, so eine GEMA-Gate. GEMA-Gate? Eine GEMA-Gate. Ja, ich bin Atomphysiker-Linguist, ja, was willst du eigentlich? Zerstört. Okay, Axel Voss auf jeden Fall, der Gute. Also dieses hier basiert, muss man so ein bisschen, also ja, ist vielleicht nicht ganz richtig, was hier steht, auf jeden Fall will BuzzFeed nämlich herausgefunden haben, dass ja der Herr Voss auch diverse Bilder von Bildagenturen verwendet und BuzzFeed hat halt eben angefragt, ob dann da eine Lizenz vorliegt, hat halt nur die Antwort bekommen, dass man da keine Verträge irgendwie denen schicken wollen würde oder keine Rechnungen und ja, weitere Anfrage ist halt nichts erfolgt und hier die Media hat auch nochmal angefragt, aber auch keine Antwort erhalten, also es ist nicht klar, ob, also es kann natürlich auch sein, dass der Herr Voss diese ganzen Sachen alle rechtmäßig erworben hat, die Lizenzen an den Bildern, die er da verwendet. Aber ja, BuzzFeed hat es auf jeden Fall in Zweifel gezogen und hat halt keine eindeutige Antwort erhalten. Ja, also die, dass er einerseits gegen diese Verwendung von urheberrechtlich geschütztem Material ist und andererseits urheberrechtlich geschütztes Material verwendet, ist ja so ein Widerspruch in sich. Aber ich will auch sagen, dass es eine Nonsensmeldung ist, weil der Herr Axel Voss wird wahrscheinlich seine Seite nicht selber gemacht haben. Das hat irgendein Assistent da gemacht und die Leute sitzen halt da in den Büros in der Europäischen Union und die haben Zugriff auf einen Mediapool, wo von der Europäischen Union Lizenzgebühren an Getty oder DPR oder wen auch immer gezahlt werden, dass die diese Bilder verwenden dürfen. Und deswegen gehe ich einfach mal davon aus, so wie ich das kenne aus größeren Unternehmen, dass das einfach, nee. Mit ziemlicher Sicherheit, ja. Ja, es ist ein Aufregerthema und unsere Position dazu ist ja klar, aber diese Meldung würde ich dazu sagen, das ist leider Fake News. Siemens-Chef fühlt sich im Kampf gegen die AfD alleingelassen. Ja, der Herr Jokesa, der hat ja aus seiner eigenen Familiengeschichte heraus gesagt, ja, man darf halt nichts relativieren und die gesellschaftlichen Tendenzen sind ja so schlimm und man muss politisch aktiv sein und darf sich so Sachen nicht gefallen lassen und hat im Endeffekt andere Unternehmenschefs mit dem Finger auf andere Unternehmenschefs gezeigt und gesagt, so ja, ihr wisst ganz genau, dass ihr wollt vorsichtig sein, weil eure Kundschaft ist ja teilweise irgendwie, wären das Leute, die ihr beleidigen würdet, wenn ihr euch ideologisch auf eine Seite schlagen würdet. Das ist jetzt meine Interpretierung der Sache. Ja, also diese ganze Angelegenheit, ich hatte auch noch einen anderen Artikel eingereicht aus dem amerikanischen Raum, da gibt es halt das Phänomen, dass halt irgendwelche ganz rechten Personen, ja, also wirklich Daily Stormer Herausgeber oder irgendwelche Ku Klux Klans Leute halt sagen so, ja, hier New Balance ist cool, ist für Weiße, ist für Amerikaner und das ist jetzt die neue weiße Marke oder solche Sachen und damit quasi den Markenwert von Unternehmen beschädigen. Und ja, wobei die Unternehmen sich ja immer sehr neutral positionieren und eigentlich auch sich nicht politisch auf irgendeine Seite schlagen sollten, weil die damit ja eine Kundenbasis vergrätzen würden. Und ich finde deswegen das Verhalten von dem Jokesa und auch von anderen Unternehmen oder Unternehmenschefs in Amerika sehr seltsam, weil es gibt da ja noch diese Sarbanes-Oxley-Regeln. Ja, das ist eine sehr, das ist im Endeffekt ein Regelwerk, was Unternehmen, die in Amerika börsennotiert sind, vorschreibt, wie Unternehmenschefs sich benehmen müssen. Und die dürfen halt überhaupt nichts machen, was den Aktienkurswert irgendwie beeinflusst. Und darunter zählten früher auch politische Äußerungen. Ja, weil das beeinflusst ja den Aktienkurs. Ja, also wie der Jokesa es ja selber gesagt hat, ne, Unternehmen sind vorsichtig, sich politisch zu äußern, weil die eine Kundenbasis vergrätzen würden dadurch. Und ich finde das einfach ein total seltsames Phänomen, weil, wie gesagt, unter diesen Sarbanes-Oxley-Regeln, unter die Siemens an sich auch fällt, sollten solche Äußerungen eigentlich geahndet werden. Aber ja, ich weiß nicht. Ich finde das eine sehr seltsame Situation. Und ich bin generell auch der Meinung, ein Unternehmen, das stellt ein Produkt zur Verfügung und das Produkt hat eine Zielgruppe und diese Zielgruppe hat überhaupt nichts mit irgendeiner Meinung oder politischen Einstellung oder sonst was zu tun, sondern einfach nur dem Kundennutzen aus dem Produkt. Und alles andere sollte den Unternehmen egal sein und Unternehmen sollten sich da auch nicht einmischen. Aber das ist meine Meinung. Ja, die Philippinen haben jetzt eine Social Security Partnership mit Deutschland. Im Endeffekt, ja, das bedeutet im Endeffekt, dass philippinische Staatsbürger, die in Deutschland arbeiten, Rentenanwartschaften nach deutschem System erwerben können, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite Rentenanwartschaften aus deutschen Sozialversicherungsabgaben in den Philippinen auch angerechnet werden. Zu einem sehr höheren Maßstab. Also quasi fünfmal, die werden fünfmal so stark gewichtet, wenn ein Philippine in Deutschland arbeitet und hier ins Rentensystem einzahlt, wenn er dann wieder in die Philippinen zurückkehrt, dann bekommt er da quasi, ja, nach philippinischen Maßstäben das Fünffache raus, als wenn er in den Philippinen gearbeitet hätte. So, ja. Das nur als kleiner Callback zum Thema, was wir letztes Mal hatten in Amerika. Amerika, Visa-Regelungen und Leute, die in Amerika unter sehr seltsamen Bedingungen arbeiten müssen. Das haben wir in Deutschland auch. Ja, das wollte ich eigentlich nur damit mal zeigen. Ja, wir haben sehr viele philippinische Gastarbeiter in Deutschland. Ich glaube, 46.000 waren es. Und ja, die leben in Deutschland, arbeiten in Deutschland, ist wunderbar, zahlen ihre Sozialabgaben hier in Deutschland, aber das sind ja für die Unternehmen qualifizierte, billige Arbeitskräfte. Ja, die halt über Visa-Regelungen und solche Regelungen wie diese hier, ja, so von den Sozialsystemen, Abgleich von Sozialsystemen von verschiedenen Ländern, ja, das ist ja erst die Grundlage dafür, dass die hier legal arbeiten können, was ich sehr begrüße. Allerdings müsste man halt da wirklich ein Auge drauf haben, ob die Arbeitsbedingungen für die wirklich sehr gut sind, weil für einen Filipino, der hier arbeitet, ist halt ein geringeres Gehalt eventuell sehr akzeptabel bei gleicher Qualifikation, wenn er weiß, ja, ich zahle hier ins Rentensystem ein und wenn ich wieder nach Hause gehe, bekomme ich quasi das Fünffache raus. Interessant. Das Ding ist doch auch... Wir haben sowas auch in Deutschland. Das Ding ist doch auch, dass... innerhalb von zum Beispiel, wenn du als Ingenieur eingestellt wirst, hattest du immer so 50.000, 60.000 Euro, die du im Jahr bekommen hast. Das ist halt bis zum Teil 30.000 Euro runtergegangen. Und durch halt Anreize von außen hast du halt auch ein Stück weit einen Lohnverfall in der Ingenieursbranche. Also, ja. Ja, der Internationale Währungsfonds, also IMF, International Monetary Fonds, hat sich im Endeffekt jetzt zu Wort gemeldet und gesagt, Deutschland soll doch mal bitte seine Wirtschaftspolitik ein bisschen verändern. Einerseits wurde das Pensions- und Rentensystem kritisiert, unter anderem, dass es halt noch einen Unterschied gibt zwischen Beamten und Normalen und dass es da Ineffizienzen im System geben würde und man sollte das auch bitte vereinheitlichen und so weiter und so fort. Und andererseits geht es halt um das übliche Thema, dass halt die Produktivität in Deutschland immer weiter steigt, allerdings die Löhne für Angestellte nicht in dem gleichen Maße steigen, wie die Produktivität steigt. Das hat einerseits Gründe, dass die Tarifabschlüsse nicht in Höhe von Produktivitätszuwachs sind und andere Gründe dafür, kann man vielleicht der vorigen Meldung entnehmen, ja, dass halt da Löhne halt auch ein gewisses Niveau erstmal durchdringen müssen. Dann kommt halt auch noch die Situation dazu, dass es keinen effektiven Mindestlohn in Deutschland gibt, der über dem Sozialsatz liegt. Das wird auch kritisiert, was ich seltsam fand, dass der IWF das kritisiert gerade. Steht nicht alles in dem Artikel, aber das, der Artikel ist nun mal eine kleine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte. Ja. Also der IWF hat tatsächlich kritisiert das Aufstockerphänomen, was man ja kennt, dass halt Leute normal arbeiten gehen, aber deren Hartz-IV-Regelsatz über deren Lohn liegt und deswegen vom Amt nochmal eine zusätzliche Gebühr gezahlt wird. Da sagt der IWF ja, man sollte den Mindestlohn halt so anheben, dass das umgangen wird, weil das unnötigen administrativen Aufwand verursacht. Und das ist für den IWF ein seltsam vernünftiger Vorschlag. Deswegen möchte ich das nochmal betonen. Man merkt, ich stehe dem IWF etwas kritisch gegenüber. Bei der Gründung des IWFs waren auch Kommunisten mitbeteiligt. Kann man in den Quellen nachlesen zur Red Scare vom Stream von gestern. Schäpe-Urteil, Rechtsstaat oder politisches Tribunal. Ich muss ehrlich sagen, der NSU hat mir da hier und da Sachen angeguckt, die eher auch ein bisschen in die Alufolie-Richtung sind. Ich habe das Urteil selber nicht so richtig nachverfolgt. Und ich habe jetzt hier mal so den Artikel von Tichys Einblick, fand den ganz interessant. Und wenn ich mir hier und da ein bisschen mich am Kopf gekratzt hat, wie man denn zu der Einschätzung kommt, aber da müsste ich mich auch mal noch näher mit dem Prozess selber beschäftigen. Also scheinbar ist man da ein bisschen politisch motiviert gewesen innerhalb des Urteils und konnte manche Sachen nicht so direkt mit Beweisen belegen. Und ja, aber ich weiß jetzt auch nicht, inwieweit das tatsächlich der Fall ist. Also, aber ja, die Akten sind ja bis, was war es, 2136 oder 26 werden die Akten, die der deutsche Staat hat, zu dem Thema nicht veröffentlicht. Was halt schon auch heftig ist. Also wir haben eine längere Geheimhaltung wie bei der Erschießung von Kennedy, also bei der Ermordung von Kennedy. Warum halt, macht man sowas? Also was eine Möglichkeit sein könnte, dass es halt, was war es, dass es halt ein Kind dort gibt und dann hast du bis das Kind halt 80 ist, nochmal 30 Jahre oder irgendwie so, gab es eine Regelung. Also ich habe mal irgendwo gelesen, aber ich weiß auch nicht, wie korrekt das ist, dass es da anscheinend halt von diesem Trio ein Kind geben soll, was jetzt irgendwo anders ist. Ich weiß aber auch nicht, ob das Alufolie ist. Also ich müsste da meine Quellen durchschauen. Aber ich dachte, dass es was damit zu tun hat. Aber trotzdem ist es halt irgendwie, weiß nicht. Fühlt sich scheiße an, so 2100 irgendwas erfährt man erst. Wir kriegen es nicht mehr mit. Ja. Mein Deutschland, ein Junge von einem anderen Stern. Die Rede eines chinesischen Grundschülers bei einem Rhetorikwettbewerb wurde im Internet zum Hit. Seine scheinbar banalen Worte enthalten Weisheiten, von denen auch die deutsche Politik lernen kann. Mein Chang Dahong. Aha. Ja, er hat halt ein 10-Jähriger eine Rede gehalten, die ist halt viral gegangen und er hat halt so ein bisschen das Hamsterrad kritisiert, unter dem man natürlich im Arbeitsleben leidet, aber meint er auch, er hat den Traum, dass er reich werden will. Er kennt Unternehmer, die ihn beeindrucken aus den Medien, die gute Ideen hatten, wie man Menschen helfen kann. Er wird gern auch Unternehmer werden und die gute Frau, die Autorin von dem Artikel, stellt es halt im Kontrast zu, was ihre Tochter hier in der Schule für Debatten führt. Und hier in der Schule ist es halt so, dass man sich halt schämt ein bisschen für den Wohlstand. Wir sind hier in der sozialen Marktwirtschaft, kapitalistisch und irgendwie reich werden, das ist Eigennutz und das man erfrönt sich da so ein bisschen, das ist ja alles nicht so sozial und halt da im marxistischen, kommunistischen China, was jetzt schon sich sehr weit von der klassischen Idee von Marxismus, Kommunismus entfernt hat, feiert man halt sozusagen Kapitalismus und die Möglichkeit voranzukommen. So, und dort ein Junge feiert es halt. Und hier hat man halt die Geschichte, die sie von ihrer Tochter war, glaube ich, erzählt, dass es halt hier irgendwie anders wahrgenommen wird. Und das ist irgendwie ein interessanter Kontrast. So. Ja. Jüdischer Professor antisemitisch beleidigt. Polizei schlägt ihn. Ja, da hat ein jüdischer Professor kam zu einer Uni, um dort einen Vortrag zu halten, und dann hat ihn ein Deutscher mit kurdischen Wurzeln beschimpft und meinte, keine Juden in Deutschland und weg mit dir und so. Und da wurde die Polizei gerufen und die Polizei dachte dann erst, dass dieser Professor sozusagen den Übergriff vorgenommen hat, und er hat halt nicht gleich kooperiert, weil da hat die Polizei auch nicht verstanden, und dann haben die ihn halt fixiert. Also fixiert ist ein technischer Begriff für halt den Willen eines Menschen brechen und Boden tun und halt physisch dominieren, damit du ihn halt Handschellen anlegen kannst. Und ja, später haben sich dann aber Polizei und ein Politiker und der Rektor entschuldigt, und die haben das sehr bedauert. Und ja, es ist halt ein weiterer Fall, wo halt die Jude halt angepöbelt wird. Ja. Hatten wir ja schon mehrere solche Fälle, so Kippa wegtreten und so Sachen. Also, ja. Ja, dieses hier fand ich faszinierend. Also scheinbar schafft es der Freistaat Bayern, Spielbanken zu betreiben, die den Steuerzahler jährlich mehrere Millionen Euro kosten. Also die können kein Geld mit Glücksspiel machen. Ja, das Ding ist, dass im Zusammenhang mit den Paradise Papers gibt es nämlich einige Gesetzeslücken, dass ausländische Unternehmen, die auf den Cayman Islands sitzen oder die in Guatemala sitzen oder die in Panama sitzen, dass die halt im Endeffekt einfach in Deutschland Glücksspielsachen schalten, und diese Unternehmen werden im Endeffekt einfach nur aus Bayern kontrolliert, und mittlerweile hat es da halt einen Harmonisierungsprozess gegeben, dass diese Unternehmen halt die Möglichkeit gegeben haben, dass diese Unternehmen, die ja schon in Bayern geschäftsmäßig tätig waren, dass die halt auch die Möglichkeit bekommen haben, legal in Bayern Unternehmenstochtern zu gründen, damit Bayern auch Steuern aus diesen Unternehmen überhaupt beziehen kann. Die haben quasi keine rechtliche Möglichkeit gefunden, die daran zu hindern, durch diese Steuerverschiebungsmaßnahme im Ausland mit dem Glücksspiel in Bayern Geld zu verdienen. Deswegen haben sie gesagt, okay, dann gründet doch wenigstens ein Tochterunternehmen, dann zahlt ihr ein bisschen Steuern, dann haben wir ein bisschen was davon. Crazy. Ja, wenn ich auch lese, wo die sind, Feuchtwangen, Garmisch, Partenkirchen, Bad Wiessee, das sind so alte Etepetete Kurorte und Urlaubsorte, nur diese Klientel gibt es nicht mehr in der Masse und schon gar nicht in so kleinen Orten wie Garmisch oder so. James Bond kommt nicht mehr vorbei, um sich... Eben. James Bond ist Vergangenheit, genauso wie solche Casinos in kleinen... Also, wer braucht das denn? Braucht auch kein Mensch. Und wenn sich das, dann sollen sie irgendwie aus 3 mach 1 oder so. Wer braucht denn Spielbanken? Hier tritt in die Blase der Spiegel-Redaktion eine Idee ein, dass dieses ganze Geschobel von der Filterblase vielleicht irgendwie auch dumm ist, dass man kaum wissenschaftliche Beweise hat, wie sich Filterblasen verhalten. Das macht es an einem Beispiel fest hier, wo eine Fake News über Schweden verbreitet worden ist und dann sehr viele Accounts die Korrektur rumgetwittert haben, und dass aber die Accounts, die Fake News rumgetwittert haben, dass die sich sehr stark für das Thema Migration interessieren, und dass die anderen Accounts viele Bereiche abdecken, und dass sozusagen man zu dem Entschluss gekommen ist, dass wahrscheinlich bei den Leuten, die jetzt auch die Fake News geteilt wird, dass die vorher schon wütend auf die Politik waren und dass sie jetzt nicht unbedingt durch Twitter radikalisiert worden sind in ihrer Meinung oder Einstellung, die sie zur Migration haben, und dass sozusagen die Leute, die die Korrektur rumgetweetet haben, dass die Fake News selber nie gesehen haben, dass die dann so ein Stück weit auch in der Filterblase sind und hier tritt es jetzt irgendwie im Spiegel so geistig hervor, dass dieses ganze Gelaber rund um die Filterblase halt bisher ziemlich substanzloses Gewäsch ist. Und natürlich wird es im Artikel nicht ganz so hart ausgedrückt, aber ja, so. So, das ist die Essenz. Ja, der gute Jakob, den hatten wir ja auch schon lange nicht mehr eigentlich. Aber früher war der öfter mal zu Gast bei uns. Aber die Nummer hier ist, Leute haben mir nahegelegt, es sei Satire. Aber ich sehe es nicht. Ich weiß nicht, hat jemand anders von euch den gelesen? Hallo? Scheinbar nicht. Nee. Nö, sollen wir den mal durchgehen? Dann schauen wir doch da mal rein. Ich rufe mir den auch gerade hier nochmal selber auf. Ein deutscher Traum. Na, das dauert hier wieder. Na super. Es war einmal ein starkes Land, hat der Spiegel neulich getitelt. Gemeint war Deutschland stärker als Eigenschaft der Vergangenheit. Heute dagegen Krise, Krise, Krise, wohin man blickt. Autoindustrie, Kanzlerin, Nationalmannschaft. Für Optimismus ist also vielleicht gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Aber anstatt dem Land den Krankenschein auszustellen, könnte man das Gegenteil tun. Das Hohelied vom deutschen Traum singen. Gebt mir eure Müden, eure Armen, eure geknechteten Massen, die sich danach sehnen, frei zu atmen. Das steht im Sockel der Freiheitsstatue. Heute klingt das wie ein Hohn. Die USA sind zur Oligarchie verkommen. Die Armen wählen in ihrer Verblendung die Milliardäre. Das Trennende, der Rassismus, die soziale Apartheid überwiegt das Gemeinsame. Der amerikanische Traum ist ausgeträumt. Deutschland könnte sich diesen Traum aneignen und daraus eine bessere Wirklichkeit machen. Das finde ich die auch Arme, schon gut. Also, die Armen. Die Armen, ja, sind verblendet. Ne? Und das von so einem Schnösel hier. Ja, vom Herrn Multimillionär erben. Die Arme öffnen für Menschen, die ein besseres Leben suchen, ein Leuchtturm der Freiheit sein, ein helles Licht in der Dunkelheit und darauf einen neuen Stolz gründen. Das ist die reine Fantasie, sicher. Aber der Soziologe Oskar Negt hat gesagt, die Gegenwart leidet an einer chronischen Unterernährung der produktiven Fantasie. Ja. Fangen wir mit dem Geld an. Ja, das Geld. Geld ist in Deutschland sehr wichtig. Zeig mir die literarische Stelle. Wenn es ums Geld geht, lässt sich sagen, Einwanderung ist ein gutes Geschäft. Einwanderer liegen dem Staat nicht auf der Tasche. Im Gegenteil, auf lange Sicht füllen sie diese Tasche. Für das Jahr 2012 hat eine Studie der Bertelsmann Stiftung ausgerechnet, dass jeder Ausländer pro Jahr durchschnittlich 3.300 Euro mehr an Steuern und Sozialabgaben einzahlt, als er an staatlichen Leistungen erhält. Kurzfristig sieht das anders aus. Da kosten Einwanderer erstmal Geld. Der Sozialstaat kümmert sich. Aber je mehr Einwanderer kommen, desto stärker gerät der Sozialstaat unter Druck. Was geschieht, wenn so viele vor der Tür stehen, dass sie zu den jetzigen Standards nicht mehr versorgt werden können? Schließt man die Grenzen oder ändert man die Standards? Oh, war ja. Für das Einwanderungsland Deutschland ist das eine Schicksalsfrage. Auf der politischen Rechten ist sie schnell beantwortet. Wenn man dort keine Einwanderung will, finden sich plötzlich ungeahnte Verteidiger des Sozialstaats. Und der Gegensatz wird auf die Spitze getrieben, damit auch noch der letzte Gutmensch vom Befürworter der Einwanderung zu ihrem Gegner werde. Leute wie Henrik M. Broder oder Jens Spahn haben das vorgemacht. Ja, an dieser Stelle kippt der Artikel irgendwie um. In Meinung. Aber man kann das Argument auch umdrehen und dem Rechten Recht geben. Weil sich die Einwanderung nicht mit dem bisherigen Sozialstaat verträgt, entscheiden wir uns für die Einwanderung und für einen anderen Sozialstaat. Das lässt sich moralisch begründen. Wenn der Preis für unseren Sozialstaat die Toten im Mittelmeer sind, ist er es nicht wert. Wenn der Preis die Versklavten in libyschen Lagern sind, ist der Preis zu hoch. Aber moralisch begründetes hält in der Politik bekanntlich nicht viel aus. Die Moral allein trägt. Viel nicht. Spaß. Dann hoffe ich mal, dass die ganzen Leute, die dann alle ihr Hab und Gut verlieren, wenn sie ihren Job verlieren oder so, dann alle beim Herrn Augstein campen können. Der bessere Grund ist eine andere Idee von Deutschland. Ein neuer Schmelztiegel, in dem Menschen aus Europa, dem Nahen Osten und Afrika gemeinsam eine neue Nation erschaffen. Nein. Was? Der hat Nation gesagt, der Nazi. Nein. Der Nazi. Ja, das zum einen und auch zum anderen. Also dieses Amerika-Ding ist auch nie konfliktfrei verlaufen und wird es wahrscheinlich auch in Zukunft nie sein. Also diese Utopie, die die Leute da irgendwie haben, dass es da alles nur Friede, Freude, Eierkuchen gibt und sich da überhaupt niemand irgendwie einmacht irgendwie in seiner eigenen, also irgendwelchen Chinatowns oder so, ne, dass es das da alles nicht geben würde oder so. Oder dass dieses Jeder-für-sich-Ding nicht auch etliche Leute produzieren würde, halt eben die ganz weit unter dem Standard leben, den wir hier in Europa gewöhnt sind. Ne? Also auf der linken Seite höre ich seit Jahren das Gejammer, zum Beispiel Skykes Picot, das mit der Aufteilung vom Mittleren Osten mit den Grenzziehungen und auch in Afrika mit den Grenzziehungen verschiedene ethnische Gruppen in Staaten, Gebilde, künstliche zusammengelegt worden sind und deswegen die ganzen Regionen so instabil sind. Das höre ich dort auf der linken Seite so oft, dieses Argument. Und dann dreht sich der Linke um und sagt, und genau das wollen wir jetzt hier zu Hause haben, ja, weil Gründe und Logik. Gib mir die frei atmen wollen. Auf die andere Seite einzugehen. Ja, wenn man sich hier den letzten Absatz anschaut, ich meine, da glühen auch die ganzen Aluhüte auf der rechten Seite, die direkt wieder schreien, hier Kalergi-Plan, ja, Umvolkung und so ein Scheiß. Ja, das verstehe ich auch nicht, warum so Leute wie Augstein und so diese Sachen immer wieder befeuern mit ihren, also wir übertreiben alle Forderungen so maßlos, ja, wie wir nur können, damit die anderen vor Wut schäumen, aber sie merken nicht, dass das halt nicht hilfreich ist. Ja, wir hatten ja vorhin das Beispiel von Bernie Sanders, der einfach nur gesagt hat, so, ja, okay, wir brauchen Grenzen als Nation und wir brauchen schon irgendwie so eine Art von Einwanderungsregulation. Und selbst das wird dem halt ausgelegt als, ja, nee, das not enough. Ja, ich meine, was für ein Niveau bewegt man sich da? It's ja, never enough. Es wird ja auch so ein Meme propagiert, irgendwie, ja, ganz Afrika macht sich auf den Weg nach Europa und so. Das ist ja auch nicht so. Ja, ich meine, vielleicht gibt es viele Leute, die das wollen, aber es gibt halt auch nur einen gewissen Teil von Leuten, die das können. Und die Regel sieht so aus, dass die Leute sich einen gewissen Standard erarbeiten und entweder bleiben sie dann in ihrem Land und arbeiten weiter oder sie haben halt Geld zurückgelegt und machen sich auf den Weg nach Europa. Ja, da habe ich vor kurzem auch jetzt einen ganz interessanten Artikel gesehen, wie das überhaupt aussieht. Wir reden ja hier immer nur über ganz normale, ich sage jetzt mal Arbeiterklassenbevölkerung in Anführungszeichen aus Afrika. Wie sieht das denn mit reicheren Leuten aus Afrika aus? Es gibt ja auch Leute in Afrika, die viel Geld haben. Was für Wege benutzen die denn, um nach Europa zu kommen? Ja, und auch europäische Staatsbürgerschaften zu bekommen. Ja, da werde ich mal einen Artikel auch verlinken in den Shownotes später. Einfach die nur interessant. So ja, man kann das Phänomen ist einfach so unterschiedlich, dass man das mit so Schlagwörtern wie ja, Umvolkung oder Grenzen auf oder bla, auf dem Niveau, auf dem wir uns mittlerweile bewegen, dass ich sehe da echt Spaß, dass da irgendwann mal eine pragmatische Lösung bei rauskommt. Ja, da, ich meine, viele Leute werfen den Italienern ja vor, die sind viel zu hart, ja, aber ich meine, was sollen die in der Situation jetzt machen? Ja, die haben ja nur die Möglichkeit, gar nichts zu machen oder irgendwie hart zu reagieren. Ja, und Ja, was heißt hart, wenn du das größtmöglichste Gute mit den Ressourcen machen möchtest, die du hast, dann pumpst du halt das Geld nicht in Integration von einer Migration, sondern du nimmst das Geld und machst halt Foreign Aid, also halt Hilfsmaßnahmen für die Länder. Da kannst du wesentlich mehr Menschen helfen, wie wenn du ein paar Leuten einen Integrationskurs hier zahlst. So, das würde sozusagen wäre halt ein besseres Ergebnis für wesentlich mehr Menschen. So. Aber ja. Ja, lesen wir jetzt hier noch weiter oder soll ich das nächste aufmachen? Nee, reicht auch. Reicht auch. So, waren wir noch nicht durch? Nee, nee, waren wir noch nicht, aber reicht. Überbau, ja. Aber reicht mir völlig. Ja, das ist hier eine Meldung. Also, ihr kriegt jetzt eine 14-jährige Polizeischutz, weil ihr Vater versucht hat, sie umzubringen. Und ja, weil der Bruder jetzt quasi das, was der Vater nicht hingekriegt hat, wohl dann machen soll, kriegt die jetzt Polizeischutz. Fedit, wie Google. Ja, Herkunft war, glaube ich, Ägypten, wenn ich mich richtig erinnere. Niedersachsen. Ja, genau. Das ist, Ägypten ist so ein Dorf in Niedersachsen. Das liegt, glaube ich, irgendwo in der Nähe von... Der stammt aus Busbahnhof Billstedt, steht doch da unten. Das, ja. Das liegt, glaube ich, in der Nähe von Wien-Wittel, das Ägypten. Ja. Der Sachse kann halt nicht anders. Der ist ja so ein, das niederer Sachse. Das ist so wahrscheinlich eine Wertung. Genau. So, und hier haben wir einen wahnsinnig aufrührerischen Artikel von Hengame Yagubifara über Frauen, die in im Iran. Nicht von Hengame. Ach so, nee. Ach so, da habe ich mich vertan. Ja, nee, solche Artikel schreibt die iranischstämmige Journalistin Hengame Yagubifara lustigerweise nicht. Ja, genau. Also in Iran gab es ja eine ganze Zeit lang, oder gibt es vielleicht sogar immer noch diese Proteste. Hier sind ja die Bilder nicht drin, aber auf jeden Fall. Sind das hier halt alles Bilder von dieser Dame, die ihr Kopftuch ausgezogen hat und es an so einen Stock irgendwie gesteckt hat und dann damit durch die Gegend gelaufen ist. Und die hat jetzt halt, wurde jetzt halt zu 20 Jahren verurteilt. Zwei davon ohne Bewährung, also 2 Jahre muss sie auf jeden Fall ins Gefängnis. Und dann, wenn sie danach das nicht bleiben lässt, dann wahrscheinlich die restlichen 20 auch noch. Weil sie ein Kleidungsstück nicht tragen möchte, das ihre Haare verdeckt. Ja. Also Michel Foucault hat damals... Mansplaining, manspreading and all the other stuff again, please. Foucault hat damals die Revolution gefeiert, weil die Moderne halt den Menschen schadet und das halt so ein traditionell muslimischer Staat, so ein Gottesstaat, halt sich eher nicht so der Moderne anpasst und dass das halt nicht schlecht ist, weil halt, ja, der hat es damals gefeiert. Ja, auf jeden Fall, wenn ich das lese, dass Iran so dies und das macht, dann klappt direkt meine Vagina zu. Wumms! Ja, hier, die gute Frau hier ist eine afghanische Rapperin, die über Probleme in Afghanistan rappt und sie ist nach längerer Zeit, nachdem sie schon öfters bedroht worden ist, wieder zurückgekehrt und wurde dann prompt von halt 10 Männern attackiert und ja, ist alles nicht so einfach in Afghanistan. Also der Trump hatte jetzt dort auch die Militärdoktrin ausgeweitet, dass man erweitert bombardieren darf und alles. Das Problem ist halt, dass du halt aus einer Landbevölkerung jetzt auch nicht unbedingt die alte Lebensweise direkt rausbomben kannst, sondern das halt auch einfach ja die Art ist, wie die Leute dort leben und man sich da relativ einfach rekrutieren kann, wenn man halt keine traditionellen islamischen Ideen hat. So, du hast zwar sozusagen ein paar Teile von Afghanistan, wo die Moderne angekommen ist, aber das ist halt nicht alles. In den ländlichen Gebieten sieht es anders aus. In Grenzgebieten zu Pakistan auch. Und von dort kommen ja viele Taliban-Kämpfer her. Ja, hier hat sich der Herr Horst G. Hermann, Philosoph und Buchautor, darüber beschwert, dass die evangelische Kirche zu nah an der Politik dran ist. Weil halt eben die Bischöfe im Kanzleramt ein- und ausgehen und die Sachen, die Frau Merkel halt eben in ihrer Politik hat, sich eins zu eins übertragen in das, was die Kirche dann halt zivilgesellschaftlich irgendwie vorantreibt. Und da sagt er dann, da macht sie sich dann zu sehr verwechselbar mit Akteuren wie Amnesty International Und er sagt, die Zivilgesellschaft habe den Züge einer Zivilreligion, einer Gesinnungstheokratie angenommen. Ja, aber das kann man doch auch so stehen lassen. Also. So würde ich das auch sehen, ja. Jetzt zum Beispiel bei Google News Suche vom 11.07.2018 evangelische Kirche und als weiterer Suchbegriff Flüchtlinge 11.700 Ergebnisse, Trump 7.500, AfD 7.400, dann gibst du Christus ein, dann hast du 4.100 und Christenverfolgung hast du 611. Also so irgendwie ist es Flüchtlingsarbeit mit 11.700 und dass ja die Christen ja am stärksten verfolgte religiöse Gemeinschaft ist, speziell in Afrika und so, da hast du 611 Ergebnisse in der Google News Suche und das ist halt irgendwie so ein Bild, was halt irgendwie für die evangelische Kirche halt merkwürdig aussieht, finde ich. So. Ja. Ja, was in der Richtung hatten wir schon häufiger gehört und dass auf jeden Fall die Kirche ganz nah dran ist an den, ich meine, die gewisse Parteien in Deutschland haben ja das Christentum da schon in ihrem Namen drin stehen und so viele Freikirchler sind da jetzt nicht drunter, zwar auch schon welche, also jetzt von den Bundestagsabgeordneten, aber die meisten sind halt eben bei entweder dem einen großen Club oder dem anderen großen Club. Und noch dazu kommt, das hat mir meine ehemalige Bundestagsabgeordnete aus Hamburg erzählt, dass halt im Bundestag natürlich nichts funktioniert, wenn nicht die Abgeordneten aus Nordrhein-Westfalen und Bayern dem zustimmen, weil das natürlich die beiden größten Gruppen sind und auch fraktionsübergreifend quasi. Und das sind halt die katholischen Bundesländer sozusagen. Und deswegen sind dann gewisse Entscheidungen auch so, wie sie im Moment sind. Also da hilft das dann auch nicht, dass irgendwie Bremen und Hamburg und Berlin halt ziemlich säkuläre Bundesländer mittlerweile sind, wo halt kaum noch Leute irgendwie in die Kirche gehen. Das sind halt kleine Bundesländer. Ja, kommen wir zu Belgien. Im Endeffekt, eine der größten belgischen Moscheen ist jetzt gerade aufgrund von einem staatlichen Dekret wieder, also gehen wir das Thema mal anders an. Wir kennen ja die Problematik, dass islamische Lehrer und islamische Imame hauptsächlich im Ausland ausgebildet werden und dann verschickt werden, teilweise auch mit staatlichen Einflussnahmen verschickt werden nach Deutschland oder andere Länder, und das ist in Belgien auch ähnlich. Allerdings in Belgien hat halt Saudi-Arabien die größten islamischen Verbände. In Deutschland ist es ja die Türkei mit DITIB beispielsweise. Und der MBS, der neue Regent von Saudi-Arabien, der hat ja einen Normalisierungskurs angekündigt. Und im Endeffekt, die belgische Regierung hat halt da jetzt etwas durchgesetzt, dass die lokale religiöse Vereinigung die Moschee führen soll und dass das nicht mehr direkt aus Saudi-Arabien gesteuert werden soll. Und Saudi-Arabien hat aber auch keinerlei Gegenwind dafür erzeugt. So, und das wird so gedeutet, dass es halt eine Aufklärung gibt in Saudi-Arabien und dass die auf einem besseren Kurs sind, was es ja auch so ist. Ne? Die hätten ja auch sagen können, ja, wir lassen uns das nicht gefallen und das ist unmöglich, wie wir es ja aus anderen Fällen kennen. Aber das haben die jetzt einfach so akzeptiert und das fand ich einen relativ interessanten Fall. So, weil wir das ja so aus Deutschland nicht kennen. Wir kennen ja eher den gegenteiligen Fall, dass da gesagt wird, so nein, wir geben da überhaupt gar keine Macht aus der Hand. Insbesondere, weil in Belgien gibt es ein weiteres Phänomen. Das sehen wir, glaube ich, dann gleich im nächsten Artikel. Da geht direkt eins ins andere über. Und zwar ist das die belgische Islampartei. Ja, und die belgische Islampartei, die ist wirklich, ja, ich meine, da kann man wirklich nicht sehr viel schönreden. Die sind offen für Scharia, fürs Scharia-Gesetz. Die benutzen halt auch wirklich rhetorische Taktiken, die sehr seltsam sind. Sie sagen beispielsweise, ja, Scharia-Gesetz muss in Belgien durchgesetzt werden, weil die Frauen zu beschützen sind. Ja, alle Frauen melden sich bei uns und sagen, wir wollen das haben. Ja, und die vergleichen sich beispielsweise mit Japan, weil, ja, also die machen wirklich hanebüchene Vergleiche, ja, kulturelle Vergleiche, dass halt die belgische Gesellschaft halt irgendwie so schlimm wäre und deswegen müssen die Frauen beschützt werden. Und also die sind, ich will da wirklich nichts schönreden, die sind wirklich sehr extrem in ihrer Rhetorik. Die distanzieren sich zwar komplett von Terrorismus und sagen Gewalt, wir schwören Gewalt komplett ab, ja, aber die sagen halt auch mehr oder weniger offen so, ja, 2030 sind wir eh die Mehrheit im Land und deswegen bauen wir jetzt langsam unsere politische Plattform auf und sagen halt auch direkt von Anfang an, dass wir die Scharia wollen und dass es halt unumgänglich ist. Ja, die Regierung beschwert sich auch immer über die Islampartei, der zum Beispiel der Minister für Migration, also der Einwanderungsminister oder ich weiß nicht, wie man es übersetzen soll, der beschwert sich halt auch immer wieder, dass halt bei allen Integrationsbemühungen, die halt mit Muslimen in Belgien gemacht werden, dass halt die Partei Islam und die Vereinigung um diese Partei herum halt immer im Weg stehen und immer Steine in den Weg schmeißen. Und die sagen, er sagt beispielsweise, I am disgusted with this Islam party. This is spitting on Europe. Ja, und das ist halt nicht, das ist keiner von der Geert Wilders Party, sondern das ist halt ein, ja, so, ja, also die gehen gut ab in Belgien, sage ich jetzt mal. Das läuft ziemlich unter dem Radar, was da halt alles so abgeht. Man kriegt vielleicht mal mit, wenn irgendwie ein Attentäter aus Paris in Molenbeek irgendwie Unterschlupf findet oder so. Aber ansonsten, ja, passieren in Belgien teilweise Sachen, die doch wirklich nicht sehr schön sind. Ja, kleiner Blick nach Belgien. The Global Compact for Migration. Ja, Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. Das ist im Endeffekt eine UN-Vereinbarung, wo 190 Mitgliedstaaten tatsächlich unterschrieben haben. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wer die drei Staaten sind, die nicht unterschrieben haben. Ich glaube, Amerika ist einer von den dreien. Aber ich bin mir wirklich nicht so ganz sicher. Im Endeffekt geht es in dieser Erklärung für den Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration um die ganze, ja, die ganze Debatte, nach welchem Recht werden denn auf internationaler Ebene Flüchtlinge behandelt? Geht das nach den Genfer Verträgen oder geht das nach irgendwelchen anderen UN-Konventionen oder nach anderen völkerrechtlichen Standards? Und hier soll halt ein allgemein verbindlicher Standard festgeschrieben werden. Allerdings ist das ein freiwilliger Standard. Also keiner, der wirklich völkerrechtlich bindend ist, das nur so dazu gesagt. Ab Seite 5 sieht man auch so ein paar Bullet Points, wo so ein paar Sachen gelistet sind, worum es hier ganz konkret geht. Es geht natürlich um technische Sachen wie sogenannte Remittances. Da geht es um das Phänomen, wenn halt Migranten in einem Land leben, sagen wir beispielsweise Syrer sind in Deutschland und arbeiten in Deutschland und verdienen hier ihr Geld und dann überweisen die halt Geld nach Syrien zurück an ihre Familie über Western Union oder was auch immer. Ich verlinke da mal einen Deutschlandfunk-Hintergrund zu. Der war überraschend gut mal wieder. Ja, aber es geht halt um sehr viele technische Sachen, wo es um Migration geht, wirtschaftliche Sachen. Aber ein ganz konkreter Punkt, der hier sehr vielen Staaten halt auch aufstößt, hauptsächlich den osteuropäischen Staaten und so Staaten wie Südafrika, Amerika und anderen. Da geht es im Endeffekt um den Punkt, soll noch eine Unterscheidung gemacht werden zwischen Flüchtlingen und wirtschaftlichen Migranten? Ja oder nein? Und der Compact liest sich halt so, dass diese Unterscheidung nicht mehr ganz explizit gemacht wird. Und deswegen gibt es halt sehr viele Staaten, die dagegen protestiert haben. Ja. Ich glaube, USA, Ungarn waren zwei, die nicht unterschrieben haben. Und der dritte Staat, der weiß ich jetzt gerade nicht. Ja, und andere haben auch gemurrt und haben es aber trotzdem unterschrieben. Ja, einfach nur ein internationales Framework, was jetzt gerade beschlossen wurde. Ich habe das jetzt nirgendwo irgendwie großartig erwähnt gehört, aber es ist halt auf UN-Ebene und auch wenn es nicht rechtlich bindend ist, finde ich es doch mal bemerkenswert. Es ist ein sehr langes Dokument. Also wie gesagt, hier auf den Seiten sind halt die Headline-Punkte zusammengemacht. Ja. Das ist halt das Problem, was ich halt mit der Presse auch habe. Sowas wird jetzt nicht erwähnt, was in Sachen Migration wichtig ist. Sowas wird nicht aufgegriffen. Aber du hast halt während der Flüchtlingskrise eine regierungskonforme Berichterstattung 24/7 mit überwältigendem Bias pro, was der Regierungskurs ist. Und aber so ein tatsächliches, echtes, tieferes Interesse an der Materie, NGOs mit Experten sprechen, kommt halt nicht so wirklich auf. Und so ein Dokument geht halt auch unter. Also ich denke mal, das wird noch gar nicht unterschrieben sein. Wenn ich das richtig verstehe, dann ist das jetzt halt der finale Entwurf, der dann bei diesem Treffen am 10. und 11. Dezember dann unterschrieben wird. Also die Entwurf, also hier, du hast absolut recht, es soll abschließend erklärt werden, aber der Entwurf ist schon von 190 von 193 okay. Staaten unterschrieben worden. Okay, vielleicht habe ich das gut. falsch dargestellt. Ja. Und nochmal gesagt, es ist halt keine völkerrechtlich verbindende Erklärung, sondern eine freiwillige Absichtserklärung. Aber trotzdem. Die Erklärung von Marrakesch. Ja, hier haben wir noch so ein Ding. Und hier geht es im Endeffekt um die Europäische Rechtsanwaltskammer, die die Erklärung von Marrakesch unterschrieben haben, dass die halt in ihren Verbänden und auch auf Arbeitsebene halt gewisse Punkte vertreten wollen. Ja, also ich finde das einfach bemerkenswert. Das ist in einem von meinen Newslettern aufgepoppt und deswegen habe ich mir gedacht, so, das ist doch eine Art von Virtue Signaling, die doch ungewöhnlich ist für die Arbeitskammer. Ich hatte es bei Danisch gesehen. Ja, okay. Ich verfolge jetzt nicht so. Wenn man hier so ein bisschen nach unten geht, dann sieht man halt auch die einzelnen Punkte. Das ist an sich, sage ich jetzt mal, nichts Ungewöhnliches. Die üblichen Punkte zu den Zielen der Mittelmeerkommission zählen die Verteidigung der Rechtsstaatlichkeit zum Schutz der Menschenrechte und der Grundfreiheiten sowie des Rechts des Zugangs zur Justiz. Ich meine, wunderbar, super. Ja, und da könnte man eigentlich aufhören mit der ganzen Sache, weil da ist eigentlich alles drin, aber man muss ja noch differenzieren. Migration, ob regulär oder irregulär und so weiter und so fort. Ja, also da fängt das Ganze für mich an. Es ist irgendwie, ich finde es halt seltsam für den Gesamtverband der europäischen Rechtsanwälte, dass die sowas rausbringen, weil die sich normalerweise eigentlich nicht so positionieren. Ja, also es ist jetzt, es liest sich jetzt nicht so streng wie beispielsweise gewisse andere politische Forderungen, aber halt generell finde ich das seltsam, dass es halt so aufgeschlüsselt dargestellt wird, weil, wie gesagt, dieser Verband ist normalerweise nicht der Platz, wo solche Sachen propagiert werden und halt auch als Marschbefehl an die Mitgliedsverbände nach unten durchgereicht wird. Ja, ist schon ein bisschen was her, nur ich habe das jetzt gerade erst irgendwie mitbekommen und ich fand das halt sehr seltsam. Was ist denn ein summarisches Verfahren? Ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es geht um Massenprozesse, wo nicht ein es ist nicht richtig, aber es geht nicht darum, dass jede einzelne Person soll ihr Verfahren bekommen und soll nicht ein Massenverfahren abgewickelt werden. Aber ich meine, zurzeit gibt es ja auch, wenn wir die Asylkrise hier in Deutschland angucken, da gibt es ja auch beispielsweise Gerichtsverfahren, wo mehrere Verfahren, die gleiche Tatbestände haben, in einem Verfahren entschieden werden. Und das gilt nicht als summarisches Verfahren. Also wie gesagt, ich kann es dir nicht genau erklären. Das Ding ist halt, es geht halt auch auf die Marrakesch-Erklärung zurück. Da ist ja der Herr Maas ist ja dorthin gefahren. Man hat eine Deklarierung unterzeichnet und es geht halt dort um Arbeitsmigration zwischen afrikanischen Staaten und der EU und packt es mal noch mit in die Quellen mit rein, also wo es um Entwicklungshilfe und Arbeitsmigration aus Afrika geht. Ja, hier sehen wir den Tweet von Boris Johnson, wie der sein Resignation Letter quasi veröffentlicht hat. Ich meine, mittlerweile kann man ja sagen, dass sowas auf Twitter veröffentlicht wird, das ist ja schon gar nicht mehr ungewöhnlich. Darum gehen wir einfach mal darüber hinweg, dass das auf Twitter veröffentlicht wird. Der Inhalt ist halt auch sehr interessant. Was ist der Sachverhalt hier? Der Sachverhalt ist, Theresa May hat ein White Paper gemacht, was die Grundlage für die Eröffnungsposition der Brexit-Verhandlungen von britischer Seite gegenüber der Europäischen Union sein soll. Da gibt es auch sehr viele Kontroversen drum, unter anderem, dass sie das halt mit Verhandlungspartnern der Gegenseite, also von der Europäischen Union, vorher schon abgestimmt hat, in welcher Art und Weise auch immer. Und auch der Inhalt von dieser, ich sag's nochmal, Eröffnungsposition für Verhandlungen ist halt sehr angezweifelt worden. Weil normalerweise geht man in Verhandlungen mit einer Maximalforderung rein und trifft sich irgendwo in der Mitte, jetzt mal ganz vereinfacht dargestellt. Und die meisten Leute haben schon gesagt, da wird einfach viel zu viel vorweggenommen der EU. Da wird der EU halt schon zu viel vorweg eingeräumt an Rechten, die eigentlich Teil der Verhandlungsmasse sein sollten. So. Ich drücke es jetzt sehr vorsichtig aus. Und diese Punkte sind halt so signifikant, dass halt mehrere Minister der Regierung und mehrere andere hohe Parteileute mittlerweile zurückgetreten sind in den letzten Tagen. Unter anderem Boris Johnson, der Außenminister, und der Minister, der quasi für die ganze Brexit-Verhandlung zuständig war, ist auch zurückgetreten aus Protest, weil er meinte, das geht gar nicht klar. Ja, und gut, jetzt ganz abgesehen von der Rhetorik her, geht es halt wirklich darum, dass hier gesagt wird, dass mehr oder weniger mit diesem Vertrag Großbritannien eine Kolonie der EU werden würde. Ja, also es wird hier vom ehemaligen Außenminister von Großbritannien gesagt. Nochmal, das hat der Außenminister von Großbritannien bei seinem Rücktritt gesagt, hier, wenn wir das machen, dann wären wir eine Kolonie von der EU. Ja, wollen wir natürlich auch sagen. Das ist eine sehr krasse Aussage, selbst wenn es natürlich übertrieben dargestellt ist. Aber also ich gehe mal auch mal davon aus, dass der gute Mann sich jetzt darauf vorbereitet, dass er halt der nächste Premierminister wird. Ja, der Donald Trump hat ja schon gesagt, hier, der ist ein guter Mann. Ja, das ist vor allen Dingen, der passt ja eh schon. Ich meine, der war auch auf dieser Schule, wo die alle drauf waren und so. Das ist ja bei dem. Ja, so. der war Bürgermeister von London, da, ja. Aber keine Ahnung. Der Trump hat gesagt, das ist ein guter Mann, deswegen glaube ich nicht, dass das wird. Naja, ich denke mal irgendwie schon. Ja, aber der ganze Trump-Besuch ist ja nochmal so ein ganzes Thema für sich. Ich weiß nicht, ob da. Also die ganze Brexit-Verhandlung sieht jetzt im Endeffekt so aus, dass. Ja, ich habe ja schon gesagt, man geht in den Verhandlungen rein, nicht mit ganz vielen Konzessionen. Ja, man geht nicht mit dem Kompromiss in eine Verhandlung rein. Und das wurde quasi, das ist jetzt quasi die Hauptkritik. Ja, und. Ja, es wird ja gesagt, Theresa May wollte keinen Brexit, ja, und das ist natürlich dann idiotisch, dass die den Brexit verhandeln muss, obwohl sie gar keinen Brexit wollte, pipapo. Und ich weiß auch nicht, wie ich das deuten soll. Ich würde jetzt einfach spekulieren, entweder ist sie wirklich einfach, keine Ahnung, ist sie wirklich totaler Sellout oder sie legt es auf einen Hard Brexit an. Ja, also quasi Hard Brexit heißt ja im Endeffekt keine Verhandlungen, Rückkehr zu WTE, das denke WTO, ich mal eher Regelung. Nicht, weil also, das würde ja so Leuten wie dem Dingens hier eben, würde das ja gefallen. Ich denke, dass May ein Sellout ist. Aber ja, der Trump gab ja auch so eine andere kleine Sache, die durch die Nachrichten, weißt du, so unwichtige Sachen, so, oh ja, Trump hat Theresa May eine Empfehlung gegeben. Was war denn die Empfehlung? Ja, ist doch klar, was die Empfehlung war. Hard Brexit. Was denn sonst? Was soll wohl die Empfehlung gewesen sein? Die wollten einfach nur, dass der Trump sagt, hat Brexit, und er hat denen den Gefallen nicht getan. Ja, und dazu muss man auch sagen, ja, alle Leute sagen mal, oh, das ist eine Katastrophe. Nein, hat Brexit ist keine Katastrophe. Das ist eine Neuverhandlung von bilateralen Handelsverträgen. Was ist das für eine Katastrophe? Naja. NATO bleibt bei Russland-Linie. Ja, die Gipfelbeschlüsse im Überblick. Ja, hier sieht man in mehreren Bullet Points aufgelistet, was jetzt im Endeffekt bei den NATO-Verhandlungen, die ja auch in Brüssel stattgefunden haben, beschlossen wurde. Und im Vorfeld gab es ja diese ganze Thematik so, oh ja, die Staaten müssen mindestens 2% bezahlen, pipapo, und die zahlen nicht 2%. Ja. Was nie erwähnt wird in dem Kontext ist, es gibt ein Framework, in diesem Framework steht drin, dass bis manche Staaten bis 2025, manche Staaten bis 2034 die 2%-Grenze vom Gross Domestic Product für die Militärausgaben für die NATO erreichen. So, das ist die Verhandlungsbasis. Ja, und nicht, dass die sofort auf 2% gehen würden. So, das wird irgendwie nie erwähnt. Es wird immer nur gesagt, so, ja, es wurde anders verhandelt. Aber das sind mal die Details, wenn das mal die auch mal weiß. So, deswegen ist es auch alles gar nicht so eine große Kontroverse. Ja, was wurde im Endeffekt beschlossen? Es wurde eine Restrukturierung von Kampfverbänden gemacht, ja, weil es gibt ja eine chronische Schwäche in der NATO, dass bestimmte Truppenteile von Ländern einfach aufgrund von Wartungsschwäche nicht einsatzbereit sind. Ich sag nur, deutsche Kampfhelikopter beispielsweise sind ja im Moment wohl nicht so einsatzbereit. Und die sind ja auch Teil der integrierten NATO-Kampfverbände und wenn die halt gewartet werden müssen, dann ja, da muss man so einen Kampfverband halt mal umorientieren. Ja, dann Verlegung von Kommandozentralen, härtere Linie gegen Russland, im Irak wird das Engagement ausgeweitet, in Afghanistan wird das Engagement ausgeweitet, Mazedonien wird Teil der NATO werden und Georgien und Ukraine sollen eine privilegierte Partnerschaft mit der NATO bekommen. Das ist im Endeffekt rumgekommen beim NATO-Beschluss und eine Sofortzahlung in Höhe von 48 Milliarden Euro von verschiedenen Ländern, wobei 32 Milliarden schon direkt geflossen sind. Was der Trump auch direkt wieder erwähnt hat, jo, die haben das schon gezahlt, die haben das schon gezahlt. Ja, das war sehr lustig bei der Pressekonferenz mit Theresa May, wo er gesagt hat, ja, ja, 32 Milliarden haben schon gezahlt. Ne? Kannst du bestätigen. Es ist teilweise wirklich Comedy-reif, was der abzieht. Ja, da kann man sich drüber streiten, ob das würdig ist für einen Präsidenten, aber es ist auf jeden Fall unterhaltsam. Ich verlinke mal die Pressekonferenz vom Trump mit der Theresa May, weil das ist 50 Minuten, 10 Minuten quatschen die beiden und der Rest ist Fragen beantworten mit den Reportern. Ich fand das höchst unterhaltsam. Ja. Na gut, was hiermit? In diesem Artikel erkundet die Frau Ulrike Franke die Idee von einer NATO ohne die USA sozusagen. Und also wie das aussehen könnte, wenn sich denn wenn die EU-Länder anfangen, Amerika als Threat zu sehen, also als Bedrohung zu sehen. Und Teil von ihrem Artikel ist halt die Analyse von einer Umfrage, die unter 150 Policymakers gemacht worden ist, also halt politische Eliten innerhalb der EU in den verschiedenen Mitgliedstaaten und Trump mag zum Beispiel Deutschland nicht so wirklich und viele EU-Länder mögen Deutschland und der Artikel geht halt ganz gut drauf ein, auch eine Möglichkeit, wo halt Europa den USA ein Stück weit den Stirn bietet und ja, auch schöne viele Quellen, das ist ganz interessant. Stille. Stille. Stille beim Helsinki-Treffen. Ja. Das war von Price, glaube ich. Price vielleicht gerade nicht da. Keine. Ja, es ist scheinbar halt so eine Übersicht über die verschiedenen Sachen, die in Russland so ablaufen. Also innerhalb Russlands und außerhalb Russlands, was Russland halt so scheinbar alles an Murks verzapft, menschenrechtstechnisch. Ja, aber da stehen hier zum Beispiel, da stand gerade der Skripal-Fall drin und wenn ich das beim Vorbeiscrollen richtig gesehen habe, stand er ja drin, als wäre das ganz klar russisch. Also ja, eben, deswegen. Also ohne Frage und so. Massive Corruption. Aus welcher Quelle kommt das denn? Fact-Sheet. Ja, das ist die Menschenrechtsorganisation Human Rights First und, Entschuldigung, ich war ganz kurz nicht da. Das könnt ihr euch einfach mal in den Quellen angucken. Das ist im Endeffekt eine Auflistung von den ganzen Sachen, die man Wladimir Putin vorwirft. Ja, also Menschenrechte in Russland. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt die ganze Liste schon vorgelesen habt, aber ja, einfach nur mal. Ich fand die Liste einfach sehr interessant, wenn man sich das alles so anguckt. Manche Sachen sind natürlich berechtigt, aber das meiste von dem ist einfach ja, schon recht angreifbar und dass das halt so als Comprehensive List dargestellt wird, die halt wirklich die Kritik an Russland und Wladimir Putin auf einen Punkt bringt. Ja, also das finde ich sehr angreifbar. Ja, aber trotzdem einige interessante Punkte. So, hier sehen wir eine Karte vom Pipeline-Netz von Europa, also von Russland nach Europa. Es gab ja sehr viele Kontroversen. Jetzt, wer die Weltraumaffen verfolgt, wird das Thema der Nord Stream 2 Pipeline mitbekommen haben. Das ist die Pipeline, die wir hier oben im Bild sehen, die von vom blauen Punkt 1 zum blauen Punkt 2 irgendwie fließen soll, mehr oder weniger. Und die soll parallel zu einer bereits bestehenden Pipeline gelegt werden. Ja, und Donald Trump hat sie selber schon erwähnt, ja, negativ erwähnt, von wegen, ja, wir geben so viel Geld für NATO aus und verteidigen uns gegen Russland, weil NATO hat ja anscheinend keinen anderen Sinn. Deswegen ergibt das Sinn, dass so viel Gas aus Russland importiert wird. Ich habe es schon mal erwähnt. Ja, und er hat das ja auch explizit Deutschland vorgeworfen, war das Lustige daran. Und er hat irgendwie gemeint, dass ja keiner drüber reden würde, über die Pipeline. Und naja, wir haben jetzt zumindest drüber geredet. Ja, wir reden hier immer drüber. Pipeline Politics ist halt wichtig und die Nord Stream 2 Pipeline ist, also zunächst einmal muss man sagen, dass ich persönlich finde, das ein sinnvolles wirtschaftliches Infrastrukturprojekt, deswegen bin ich vielleicht ein bisschen vorbelastet. Ja, also alles, was ich sage, mit einem Grain of Salt nehmen, sage ich direkt dabei. Ja, die Amerikaner wollen ja im Endeffekt durch ihr Fracking-Boom erzeugtes Gas, was in Amerika schon fast als Abfallprodukt gehandelt wird, verflüssigen und in Tanker nach Europa schicken. Das machen die bereits mit Polen. Wenn ihr seht, Polen hat zwar eine Transitpipeline, aber Polen ist vom russischen Gasnetz mehr oder weniger abgeschnitten am Morgen. Polen bezieht sein hauptsächliches Gas mittlerweile aus Amerika. Ja, per Tankfrachtschiff. Die haben ein schönes neues Terminal an ihrer Küste erzeugt. Auch immer da gerade irgendwie mit. Wer macht da gerade was im Hintergrund? Mit Töpfen hantiert oder so, mit dem Juden. Genau. Ist der OPEX. OPEX, ja, nee, der ist gemutet. Na egal. Ich weiß. Ja, um es kurz zu machen. Wenn wir uns Deutschland auf dieser Karte einfach mal angucken. Wir bekommen Gas. Auf dieser Karte sind nur die Sachen von Russland und von Osteuropa draufgestellt. Wir bekommen Gas von Russland, wir bekommen Gas von Dänemark, wir bekommen Gas von Holland, wir bekommen Gas von Norwegen und wir bekommen Gas von Schweden. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das Gas von Schweden ist oder auch von Norwegen. So, das steht hier auf dieser Karte nicht. Das muss man sich erstmal angucken. Ja, deswegen möchte ich jetzt die ganze Sache, die der Trump beispielsweise gesagt hat, auch so ein bisschen debunken, weil wir bekommen zwar sehr viel Gas aus Russland, aber wir bekommen nicht sehr viel Gas aus Russland zum Eigenverbrauch, sondern wir schicken das weiter. Ja, wenn ich mir zum Beispiel die Düsseldorfer Region hier angucke, wir bekommen unser Gas für unsere Kraftwerke hauptsächlich aus Norwegen. Warum? Weil wir da schöne langfristige Lieferverträge haben und da kann man auch mal ein paar Cent mehr Aufschlag für zahlen. Ja, weil wir da keine geopolitischen Querelen hier haben, so mit von wegen, ja, wird die Pipeline jetzt gebaut oder nicht? So. Ja, generell, ich habe es ja in der letzten Sendung schon gesagt, diese Sache mit der Pipeline hier, wir sind in Europa, in anderen Teilen der Welt wird da halt Krieg drum geführt werden, ob das jetzt stattfindet oder nicht. Und deswegen ist halt die Rhetorik so hoch in diesem Punkt. Und wir müssen jetzt wirklich abwarten, was am Montag passiert, wenn der Trump sich mit Putin trifft. Ob es da jetzt eine Erleichterung gibt. Der Trump sagt ja explizit, es gibt einen Unterschied zwischen Trade und Energy, also zwischen, ich würde jetzt einfach mal sagen, Commodities und industriellen Gütern. Ich interpretiere das einfach mal so. Und da Russland ja kaum industrielle Güter exportiert und hauptsächlich Commodities, also Rohstoffe exportiert, weiß ich nicht, ob das so angenehme Talks werden. Er hat ja gesagt, das wird das einfachste Gespräch auf seiner Europareise werden, aber ich glaubt, in typischer Trump-Manier hat er mal wieder genau das Gegenteil von dem gesagt, was er meint. Das mit den Rohstoffen in Russland, das ist halt auch so ein Punkt. Mit Putin hat es halt in Russland angefangen, so man halt mehr und mehr sich auf Rohstoffexport halt verlassen hat und das halt ein Hauptteil der Exporte ausmacht, wesentlich mehr auch wie zu Sowjetzeiten. Und das ist halt eigentlich für ein Land, was erste Welt sein will und entwickelt sein will, halt peinlich, nur Rohstoffe zu exportieren und nichts anfertigen zu können. Also, und halt einfach kein Zeichen von einer entwickelten Wirtschaft. Also, ja. Ja, hier sind wir einen von zwei Artikeln, die etwas aus der Vergangenheit kommen. Die habe ich gerade mal so etwas als Vergleich herangezogen, um einen kleinen Paradigmawechsel klarzumachen. Hatten wir ja auch schon hier bei den Weltraumaffen. Ich habe es ja gezeigt anhand der weiß es nicht mehr, UN-Energiestatistik oder irgendwie sowas. Amerika ist dieses Jahr zum Energieexporteur geworden. Ja, das heißt, alles, was sie an Öl und Gas verbrauchen. Nur noch mal kurz das Wort Paradigmawechsel. In den Quellen vom Stream von gestern kommt auch das Buch vor von dem Typen, der das Wort Paradigmenwechsel geprägt hat, Thomas Kuhn. Nur so nebenbei. Schaut euch die Quellen von gestern an. Sorry, small. Oh, ich schütte mich schon wieder so ein bisschen. Ich glaube, es ist vielleicht etwas rote Angst. Okay, dann sage ich es jetzt nochmal. Es ist ein wirtschaftlicher Paradigmenwechsel. Kein gesellschaftlicher Kultur. Kulturwirtschaftsmarxismus. Genau. Nee, aber sagen wir es mal so, es hat ja, also dass Amerika nicht mehr darauf angewiesen ist, Öl und Gas aus dem Ausland zu importieren für die eigene Wirtschaftsleistung, hat halt extreme Auswirkungen. Manche Leute wie Peter Sahan sagen, ja, Amerika wird jetzt nicht mehr die Handelswege beschützen. Andere Leute sagen, ja, der US-Dollar wird nicht mehr die Welthandelswährung sein. Kann man sich drüber streiten. Aber es wird auf jeden Fall massive Auswirkungen haben. Und eine von den Auswirkungen ist, dass Amerika jetzt halt auf den europäischen Markt exportieren will. Ja, die wollen uns Sachen hier hinschicken. Wenn man sich den Artikel hier anguckt, im Vergleich dazu sieht man einfach, wie krass sich die Situation verändert hat. Ja, weil Amerika einer der großen Abnehmer war, ja, von Öl und Gas, dann war Amerika nicht mehr darauf angewiesen, Öl und Gas zu bekommen. Dann sind die Absatzmärkte für ganz viele Leute weggebrochen. Die haben ihre Förderkapazitäten teilweise eingeschränkt. Und jetzt kann quasi Amerika mit seinen Kapazitäten den Markt überfluten, obwohl sie auf so komische Technologien angewiesen sind wie, ja, wir bauen uns ein riesiges Frachterterminal und verflüssigen das Gas erstmal und kühlen das den ganzen Weg bis nach Europa. Ja, das rechnet sich wirtschaftlich mittlerweile. Ja, also dafür war dieser Artikel nur, um zu zeigen, wie war die Situation damals und wie ist sie jetzt. Die ist einfach total auf den Kopf gestellt. Ja, Trump's Tariff Barrage pushes China fight to point of no return. Ja, ich hatte es ja letztes Mal schon gesagt, die Beschränkungen auf industrielle, also die Exporttarife auf industrielle Güter bis zum Punkt, dass sich der Export nach Amerika nicht mehr lohnt, hatten beim letzten Mal, wo wir darüber geredet haben, ein Handelsvolumen, was größer war als der Handel von Industriegütern zwischen Amerika und Europa. Mittlerweile ist es fünfmal so viel. Und es betrifft nicht mehr nur industrielle Güter, sondern es betrifft halt auch teilweise andere Handelsgüter und es betrifft auch so Sachen wie es betrifft halt auch so Zwischenlieferverträge, so beispielsweise wenn irgendwas von Russland in die Philippinen verschifft wird, dann muss es halt direkt verschifft werden und darf nicht mehr umgeladen werden in China und solche Sachen. Was ja nicht direkt ein Zoll ist oder ein Embargo oder sind eher in Summe Embargo, würde ich mal sagen. Aber es ist nicht das richtige Wort. Also ich habe gelernt, Taxation is theft. Ja, also da hat sich jetzt noch mal ein bisschen was verschärft. Mhm. Und ich habe es ja schon mal gesagt, ja, also da ist immer noch Luft nach oben. Ja. Die Chinesen haben jetzt auch gesagt, wir schlagen zurück. Allerdings gab es da bis jetzt noch nichts, was irgendwelche Relevanz hatte. Mhm. Und da die Strategie von Trump ja ist, ich will meine industrielle Basis in Amerika wieder aufbauen, weiß ich auch gar nicht, was die Chinesen jetzt gerade so gegen die Amerikaner machen wollen. Und finde ich interessant. Ja, ein Bloomberg-Artikel zu dem, wo ein paar interessante Fakten noch genannt werden. Ja. Ah, das ist ein interessanter Artikel. Hier sind ein paar Sachen visualisiert worden. Ja, es geht im Endeffekt um Media Scares. Im Endeffekt um Berichterstattungen der Medien, wo die auf Angst gesetzt haben, um eine größere Reichweite zu bekommen und eine gewisse Angst einfach geschürt haben, nur um eine Story zu bekommen. Oder einfach eine Story so außerhalb der Proportionen gehauen haben, dass die Leute eine richtige Panikreaktion darauf bekommen haben. Ja, ich lese mal einfach vor, was hier steht. Asteroiden, Vogelgriffe, Ebola, Killerwespen, Mad Cow Disease, was war das nochmal? Rinderwahnsinn, ne? Ja, Kreuzfeld Jakob. Genau, MERS war. Mad Cow Disease könnte aber auch Feminismus sein, ich weiß nicht genau. Ja, hier der Millennium Bug, das war ja auch so eine Sache, ne? Hier, dass die ganzen Computer abstürzen. Ja, SARS, Schweinegrippe, dass bestimmte Impfstoffe Autismus auslösen. Ja, Violent Videogames, ne? Ja. Und ja, Zika-Virus. Ja, wenn man ein bisschen weiter runter scrollt, sieht man hier noch ein paar andere lustige Grafiken dazu. Ich meine, dass die Medien lustig, dass dieses Violent Videogames hier immer mal wieder auftaucht, irgendwie so jedes Jahr. Ja. Genau, also deswegen, man muss sich die Grafik einfach mal angucken, da kann jeder seine eigenen Rückschlüsse daraus ziehen, weil es ist eigentlich, ja, dass die Medien halt daraus Geld machen und das hat halt nicht nur was mit Clickbait zu tun und so. Es ist halt schon sehr interessant. Und Ebola war am schlimmsten mit Abstand. Ich finde es schlimm, dass die Ebola als schwarz dargestellt haben. Was ist da los? Genau, und hier sehen wir beispielsweise halt auch mal ja, ein Vergleich, nicht nur wie war die Reaktion auf die Themen, sondern halt in Relation zu, ja, was war denn jetzt wirklich ein Thema, was auch wirklich wert war, darüber zu reden. Hier sehen wir beispielsweise Schweinegrippe und Ebola, wo halt wirklich auch Leute dran gestorben sind. Ja, aber das ist eigentlich ein falscher Graph, weil Violent Video Games ist da nirgends eingezeichnet. Was ist da los? Ja, genau. Ich bekomme doch von überall gesagt, dass Videospiele Mord sind und so. Genau, und der Millennium Bug hat auch keine Todesopfer verursacht. Schade. Und die jährlich wiederkehrenden Killerwespen. Gut, ich meine, Killerwespen sind ein Problem, aber halt nur wirklich in sehr, sehr, sehr wenigen Regionen, ne? Also Asteroiden sind genauso harmlos wie gewaltsame Videospiele. Das glaube ich aber nicht. Krass, also ich hab gehört, dass die Dinosaurier von gewaltsamen Videospielen umgebracht wurden. Das stimmt. Der Einschlag von gewaltsamen Videospielen hat die Dinosaurier zum Aussterben gebracht. Die haben plötzlich so eine E-Mail gekriegt und da stand drin... Update your private policy. Die wurden alle von so einer riesengroßen Blockliste einfach entfernt. Da stand drin Prozentzeichen Amphibien. Apple liefert iPhones weltweit mit Zensurmechanismus für China aus. Finde ich nicht gut. Ja, hier, das ist so eine einmal mit Profis-Aktion. Und zwar, ja, Apple gibt es ja auch in China, aber Apple ist in China halt gewissen Bedingungen unterworfen, die auch nicht sehr oft sehr gerne erwähnen. Ja, ich meine, dass Google und solche Sachen nicht in China funktionieren, das ist klar. Aber es gibt halt auch andere Sachen. Unter anderem existiert halt Taiwan in China nicht. Ja, und da gab es jetzt halt so eine Sache, dass sie halt in einem Software-Update ja, im Endeffekt einen Teil des Codes, der nur für China vorgesehen war, in den generellen Rollout reingepackt haben. Und da geht es halt darum, dass halt Taiwan wegzensiert wird. Sehr gut. Ja, und wenn du halt dann ein Taiwan-Emoji gemacht hast, dann ist das Telefon beispielsweise abgestürzt. Und also, ja, weil halt die Kompatibilität auch nicht da war zwischen normalerweise... sollte man gar nicht die Option haben, das zu können, aber man hat die Option, aber im Hintergrund war halt die Systemfunktion nicht da, darum sind die im Hintergrund haben halt direkt 30 Bedienstete vom chinesischen Staatsschutz auf dein Telefon zugegriffen, um herauszufinden, wer du bist, ja. Genau. Keine Ahnung. Ja, aber gibt es Taiwan jetzt oder nicht? Ein Bekannter von Taiwan gibt es nicht. Bielefeld auch nicht. Ein Bekannter von mir, auf jeden Fall. Der hat eine Firma, die halt auch in China produziert und die haben halt in ihrer Firma stürzt halt manchmal das Telefon ab, also die können dann nicht mehr nach draußen telefonieren und die rufen dann in der lokalen Polizeibehörde an und sagen, hey, ihr hört uns wieder zu arg ab, wir können wieder nicht nach draußen telefonieren, weil halt verschiedene Geheimdienste und halt verschiedene Stellen die Firma gleichzeitig überwachen. Und dann müssen die halt manchmal, weißt du, anrufen. Was ich am schönsten finde an der Geschichte ist, dass du gemeint hast, die rufen dann in der Polizeidienststelle an. Also ja, und sagen dann so, hey, wir können wieder nicht telefonieren. Dann wollten die heben einfach nur den Hörer ab und rufen rein, Leute auflegen, wir können nicht telefonieren oder was. Ja, wortwörtlich. Und dann alle so Abhörer, so alle so, oh, och Menno, das war doch gerade so spannend. Das ist halt auch von Anfang 2000, das ist die Story. Ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist. Schon länger nicht mehr mit dem Buben gesprochen. Heute ist besser komprimiert mit Voice-over-IP, da passiert sowas nicht mehr. Ja, eben. Also, war halt noch analog. Ja, ja. Oh, Breitbart, wie kam das denn hier rein? YouTube hat eine neue Initiative gestartet. Die haben ja vorher schon, also Google-Konzern hat ja 300 Millionen Dollar in journalistische Netzwerke gepumpt, so ein Ding, wo halt Geld verteilt wird an der Redaktion. Und jetzt hat man nochmal ein spezielles neues News Delivery, Authoritative News Delivery System, was man machen will. Man gibt dem Vox Media Konzern 25 Millionen Dollar und man will dann privilegierte autoritäre Werbung, die halt aussagen, dass so gut recherchiert sein soll, halt von Vox Media auf YouTube draufhauen und will das dann halt auch privilegieren als Content auf da YouTube. Da ist der Witz ja dann schon enthalten mit dem Vox Media. Aber ich denke mal, dass das in Deutschland wahrscheinlich auch machen werden, einfach mit Funk, dann das wird prima, ja, also, freue ich mich schon drauf. Ja, und das Ding ist halt auch, eigentlich ist ja der Vorteil an so Plattformen, dass sie ja neutral sind und die Neutralität geht halt verloren, werden die dann auch Publisher, sind sie dann verantwortlich für allen Content, den sie raushauen, also das ist auch rechtlich gar nicht so, ja, also es wirft viele Fragen auf, weil ist halt dann keine neutrale Plattform mehr. Und Vox Media hat halt SB Nation, The Verge, Polygon, Curbed, Etheract, Vox, Recode. Das sind halt so Seiten von denen. Und das ist halt alles progressiv. Daily Coast. Able. Du hast authoritative als autoritär übersetzt. Das heißt eigentlich einfach nur überzeugend. Authoritative. So. Ja. Nein, nicht mal authoritative. Nee, das ist eher so dieses able to be trusted as being accurate or true, reliable. Ne? So, ich weiß nicht, inwiefern das vielleicht nicht in diesem Wortlaut drin. Ja, das sind Autorität. Ja, autoritär ist blöd. Also autoritär hört sich doof an. Ja, es sind es ist vertrauenswürdig. Ja, also es sind Autoritäten, sogenannte. Also, ja, okay. So genannte. Keine Ahnung. Ja, ich meine, was damit umgesetzt wird, ist dann ja auch schon irgendwie das andere Ding, das hast du ja angesprochen. Aber ich wollte es nochmal kurz irgendwie einwerfen. Na, passt schon. Soldiers and secret agents' names and home addresses exposed by fitness tracker again. Dieses again. Again. Again, ja. Ich habe mal auch gesehen gehabt, wie so eine Black Site da mit diesen Fitness-Trackern da bekannt geworden ist, ne? Weil da ja, einfach die Leute. Eine, nicht nur eine. Das ist ja mittlerweile einfach so ein Phänomen. Vor allem, weil einfach diese Thematik kennt man ja, die Leute benutzen die Apps und dann machen sich halt irgendwelche Leute und sagen so, ja, der ist aber irgendwie auf meinem Pentagon auf seinen Joggingtouren, mal gucken, wer das ist und dann, ach, das ist ein Geheimdienstagent und bla und sonst was, ja. Das ist die allgemeine Problematik, dass halt die Leute mit diesen öffentlichen Daten, die auf Servern liegen, die auch nicht unbedingt so sicher sind oder auch öffentlich zugänglich teilweise oder die Sachen selber veröffentlichen, dass da einfach aus diesen Metadaten nachvollziehbar ist, wer die Leute sind und was die zu verbergen haben. Weil niemand hat ja was zu verbergen. Vor allem keine Geheimdienstagenten. Dieser Artikel ist deswegen interessant, weil einfach mal so ein paar Beispiele genannt werden und unter anderem wird auch ein Beispiel genannt, wo so ein paar Holländer einfach zeigen, so, ja, hier, das ist so der 4-Step-Guide, wie man einfach so das bei den Personen rausfinden kann, wenn die ihr Profil auf öffentlich haben. Wenn du ein bisschen runterscrollst, dann siehst du das auch und da sieht man noch ein paar andere Beispiele halt einfach so von Satellitenbildern, wo man halt sieht, ja okay, da sind die Soldaten joggen gewesen, da ist anscheinend eine Basis. Ist aber schon krass, wie da jetzt mit diesen Daten, diesen Metadaten da die Routine, die tägliche, über Jahre hinweg so hergeleitet werden kann und eingeschaut werden kann und jetzt auch noch die Adressen und die Namen von den Leuten, also Geheimagenten nicht so geheim, ne? Also das ist jetzt nicht so ein neues Thema, aber ich fand das halt lustig, dass es jetzt nochmal so aufgepoppt ist. Vor allem gab es wohl das Phänomen, dass nach dem letzten Mal nicht der Effekt eingetreten ist, dass die Leute, die diese Fitnessprogramme benutzen, mehr aufpassen, sondern dass halt mehr Leute angefangen haben, diese Fitnessprogramme auszuwerten. Geil. Hey, du bist doch Geheimagent. Na, halt dich doch fit mit diesem Fitbit. Komm. Ja, wenn die Merkel jetzt damit anfängt, dann wissen alle, wo sie wohnt. Ja, ne? Bikesharing. O-Bike aufgetaucht und hinterlässt Fahrradleichen, was? Ja, also der Artikel, da gibt es jetzt schon ein Update zum Artikel, da komme ich gleich noch drauf, aber ich fand die Headline einfach sehr gut, weil die mich einfach an ein Phänomen erinnert hat, was ich aus der Berichterstattung von Kalifornien kenne. Wir haben ja schon geredet über Poopmap und Zusammenbruch, öffentlicher Raum und so weiter und so fort. Aber was halt auch ein Phänomen ist, dass da halt überall irgendwelche chinesischen oder philippinischen Anbieter einfach zigtausende von Fahrrädern oder Elektroscootern oder so Elektro-Tretrollern einfach in der Stadt abstellen. Dann kann man die per App bedienen und die kümmern sich halt um nichts. Ja, die haben halt so eine Wartungsinfrastruktur, dass man sich halt bei der App anmelden kann und dann geht man nachts raus und lädt die Batterien von den Dingern auf und bekommt dafür für ein paar Dollar und so. Aber die machen halt überhaupt nichts, was die Infrastruktur angeht und mit den üblichen Problemen, dass halt alles verstopft wird. Ich hatte es ja schon mal erwähnt, die Dinger liegen überall rum und liegen in Behinderteneinfahrten oder so, dass halt wirklich eine Behinderung da stattfindet. Und in Deutschland gibt es das Phänomen jetzt halt auch in etwas abgeschwächter Variante, hauptsächlich in Berlin und Frankfurt, Hamburg, so wie ich das mitbekommen habe. O-Bike ja, ist im Endeffekt ein System, da überweist man eine Kaution und kann dann halt die Fahrräder, die überall rumstehen, benutzen. So. Und ja, das Unternehmen ist halt letzte Woche dadurch aufgefallen, dass es halt aufgehört hat mit jeglicher Kommunikation. Und dass die Leute sich halt gefragt haben, so ja, wer wartet jetzt die Fahrräder? Da ist die Infrastruktur total zusammengebrochen, dass die Dinger halt kaputt jetzt überall rumliegen. Werden die überhaupt noch eingesammelt? Bekommen wir unsere Kaution zurück? War alles unklar. Jetzt heißt es wohl, dass die Fahrräder eingesammelt werden sollen und dass die Kaution zurückbezahlt werden soll. Allerdings finde ich das einfach nur ein sehr interessantes Phänomen, was ja im Endeffekt aus diesen ganzen Freihandelsverträgen rauskommt. Ja, man muss sich das einfach mal vorstellen, da sitzt halt jemand in Philippinen, der kauft eine Überproduktion aus irgendwelchen chinesischen Fabriken ab. Ja, die Fabriken haben die Überproduktion, weil der chinesische Staat sagt, hier, Arbeitsplätze, Profitabilität ist egal, wenn du keinen Profit hast, wir gleichen deine Verluste aus, Hauptsache Arbeitsplätze. Deswegen haben die Unmengen an so Fahrrädern und Bikes und sonst was und irgendwelche Leute in den Philippinen nutzen halt die Freihandelsverträge aus und starten einfach mal ein Unternehmen und schippen einfach mal, ich sag's nochmal in Zahlen, 10.000-fach Fahrräder und sowas nach Europa, nach Amerika, überall sonst hin, ja, jeweils und haben einfach keine Struktur irgendwie implementiert, um das nachhaltig betreiben zu können. Ich finde das unglaublich. Das widerspricht einfach allen Vorschriften für Unternehmensführung, die es so gibt. Ja, könnten wir dann nicht irgendwie die Grenzen dicht machen und die Migration von Fahrrädern stoppen? Ja, also es ist, was diesen Sektor angeht, das ist wirklich, ja, ich meine, das Einzige, was man positiv sagen kann, ist, dass sie nicht irgendwelche bestehenden Geschäfte kaputt machen, so wie es Uber beispielsweise versucht hat. Mhm. Ja, aber die andere Sache ist, ich habe mir ein Testvideo angeguckt von diesen O-Bikes und es ist wirklich der letzte Dreck. Das ist wirklich der letzte Mist. Also diese fetten Vollgummireifen machen das unglaublich schwer. Du trittst dir einen Wolf. Teilweise sind die auch ruckzuck kaputt, was nicht verwundert, weil der Stückpreis von so einem Rad liegt bei ca. 50 Euro. Ja. Und das soll dann was sein, womit du einen Verleih aufmachst. So ein Esel, der von 20 Leuten dann am Tag im besten Fall getreten wird, wenn er Geld abwerfen soll. Und den stellst du dann für 50 Euro dahin. Und ja, klar, liegt dann in kürzester Zeit ein Haufen Müll in den Städten rum. Ja, und es gibt wohl auch noch so eine andere Firma, die heißt OFO Bike, die jetzt ähnliche Probleme hat. Und da gibt es eine aktivistische Aktion im Internet. Da kann ich natürlich niemanden zu raten, daran teilzunehmen, der Gelegenheit hat, wo es auch eine Anleitung gibt, wie man technisch die Sachen, wie man das Fahrrad halt mitnehmen kann, sage ich mal. Ja, Moment mal, aber auch wenn du dazu niemanden auffordern willst, falls sich jemand darüber Gedanken macht, ich sag's nochmal, diese Dinger haben einen Materialwert von unter 50 Euro. Da macht's nicht mal Sinn, das Ding zu klauen. Es macht nämlich also auch keinen Spaß, damit zu fahren. das sei noch dazu genannt, die propagieren das unter dem Label, ja, macht dann Sticker drauf und stellt das in den öffentlichen Raum zurück, dass jeder das benutzen kann. Mhm. Aber trotzdem, ich habe die Dinger nicht ausprobiert, aber ich habe es ja gesagt, das ist reine Überproduktion nach nicht marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Das heißt, die Qualitätssicherung muss da auch nicht so sein wie bei normalen Produkten, weil kostet ja nichts. Und ich bin immer noch mindblown, dass sowas möglich ist. Nochmal kurz was zu dem GPS-Tracker. Da war als Quelle Zero Hedge angegeben. Zero Hedge ist auch immer mit ein bisschen Vorsichtigkeit zu genießen. Das sind manchmal gute Insider-Informationen, aber manchmal halt auch reinste Alufolie. Da hat der Oscar Wilde-Fan nochmal drauf hingewiesen. Du hast absolut recht. Ich habe mir auch überlegt, ob ich was sagen soll. Ich habe die Quelle hier aus Zero Hedge nur deswegen genommen, weil halt sehr viele Bilder verlinkt wurden und sehr viele andere Seiten verlinkt wurden. Und ja, manchmal hat es ja auch alles Hand und Fuß und so, aber es ist halt auch manchmal. Ja, gut, ist die halt Bilder waren halt auch nur irgendwelche Bilder, die du auch von Google ziehen kannst mit einem Strich auf der Straße. Ne? Also. Ja, was allgemeine Nachrichten angeht, würde ich dir da zustimmen. Bei finanziellen Nachrichten, gut, finanzielle Nachrichten sind immer mit Vorsicht zu genießen, aber da sind sie noch ein bisschen ernstzunehmender. Aber so allgemeine gesellschaftliche Nachrichten, ja, immer mit Vorsicht zu genießen, Zero Hedge auf jeden Fall. Obwohl der Tyler Durden natürlich. Tyler Durden, ne? Ja. Afrika ist am Wachsen, thanks to the free market, die freien Märkte. Das ist ein Artikel, der geht im Detail drauf ein, dass es halt in Afrika vorangeht und dass es nicht halt immer nur so Doom- und Gloom-Nachrichten gibt, dass in Afrika die Leute in Buschhütten leben. Gut, das tun sie hier und da auch. Und da ist auch noch ein langer Weg vor den Afrikanern, aber es gibt halt so ein paar Kerndaten, die sind halt nicht schlecht. Also zum Beispiel 1999 waren 58% der Afrikaner mit weniger als $1,90 am Tag pro Person am Start. Und im Jahr 2011 sind es 44%, sind immer noch viel zu viele, aber es ist halt auch ein Trend in die richtige Richtung. In demselben Zeitpunkt haben sie halt auch fast 300 Millionen Menschen dazu bekommen an Wachstum und die Armutsrate ist halt trotzdem gesunken. Und HIV-Infektion, Malaria, Tuberkulose, das alles geht runter. Du hattest 2000, das 2000 eine Lebenserwartung von 54 Jahren, die ist mittlerweile bei 62 Jahren im Jahr 2015. Und die Kindersterblichkeit, was immer ein sehr guter Indikator für die Entwicklung von einem Land ist, weil halt ein Baby, weil da halt, da ist eine Mutter dabei, der Mutter muss es gut gehen, das Krankenhaus muss in Ordnung sein, muss Essen da sein. Also weil es halt ein zerbrechlicher, kleiner, junger Mensch ist. Und die Kindersterblichkeit ist von 80 Tote pro 1000 Lebendgeburten auf 49 runtergegangen. Und Afrika hat natürlich viele Hürden auch vor sich noch und das ist nicht alles so gut und man kann jetzt nicht mega krass jubeln und so, aber das Ding ist halt, man muss halt schon sagen, dass halt in Afrika es vorangeht auf jeden Fall. Also ist nicht alles Doom and Gloom. Das ist eine interessante Geschichte über ein Kleinflugzeug, was bei Counter-Insurgencies verwendet werden soll. Also wenn so kleine Milizen Unfug treiben in einem Gebiet. Und ist ein Artikel, der da ganz gut auf eine Geschichte eingeht, um ein Kleinflugzeug, was in solchen Fällen helfen könnte, wenn Truppen überrascht werden. Und wie die Vereinigten Staaten seit sehr langer Zeit es nicht gebacken bekommen, die Dinge einzukaufen. Andere Staaten das haben, das Essentielle ist, wenn du mit Gruppen so wie dem IS zu tun hast oder halt auch was in Afghanistan passiert. Es gibt sogar einen Navy SEAL, der in einer Mission war, worüber auch ein Buch geschrieben ist, was sogar verfilmt worden ist, wo halt genau so ein Flugzeug ziemlich geholfen hätte. Und irgendwie ist es halt ganz interessant. Und der Artikel geht halt da im Detail drauf ein. Ja. Ja, ich habe das in einem anderen Zusammenhang auch mitbekommen, und zwar, dass die US-Armee jetzt einen neuen Kampf- und Frachthelikopter in Dienst gestellt hat, der besonders klein ist und wohl entweder von einem Piloten bedient werden kann oder halt auch per Fernsteuerung oder wohl auch automatisch fliegen kann. Genau halt, um diese Taktik zu kontern irgendwie. Interessant. Jetzt ergibt das mehr Sinn. Boah, wer hat die News rausgesucht? Al-Shabaab Terror Group banned single-use plastic bags. Wir hatten jetzt erst die Nachricht davon, dass die Taliban aufruft, dass man Bäume pflanzen soll, damit die Leute in den Wald gehen können. Und jetzt verbannt Al-Shabaab Plastiktüten, Mann. Der Kulturmarxismus kennt keine Grenzen, sage ich dazu. es wurde im Endeffekt über die offiziellen Informationskanäle, die halt so benutzen, wurde propagandiert, dass es ist jetzt halt haram, die Dinger zu benutzen, und es würde den grundsätzlichen Prinzipien des Kampfes für die Freiheit der Al-Shabaab widersprechen, die Umwelt zu zerstören, und deswegen muss man nachhaltig denken und soll jetzt alle Maßnahmen treffen, um Plastiktüten zu vermeiden. Ich übersetze das jetzt mal so. Also ich fasse nochmal zusammen, ungläubige Frauen, Stück Dreck, Plastiktüte, bitte mehrfach benutzen. Tja, keine Ahnung, was man davon halten soll, aber es ist auf den offiziellen Propagandakanälen von denen gelaufen, also keine Ahnung. Und Al-Shabaab ist in Jemen und in Somalia aktiv, also Somalia jetzt nicht mehr so, aber Jemen, also ja. Und ist Part von Al-Qaida, also ein Ableger, also afrikanischer. Geil, verschießen irgendwie Raketen und machen sich schon die Umwelt Sorgen. Ja. Ja. Ja, wir haben eine lustige Seite, die habe ich heute entdeckt und habe mich beim Durchklicken einfach sehr lange sehr, sehr gut amüsiert. Das ist im Endeffekt ein Kompendium von der New York Times von allen Leuten, die Donald Trump auf Twitter beleidigt hat. Beziehungsweise von allen Leuten, Orten und Dingen, die Donald Trump auf Twitter beleidigt hat. In gelb gehighlightet, wo er Präsident war, und nicht gelb, wo er noch nicht Präsident war. Und ich kann es einfach nur, jeder, der nicht am Trump-Derangement-Syndrom total leidet, der wird sich da einfach nur köstlich drüber amüsieren, wie der halt, was er hier sagt. Eins meiner Lieblinge war beispielsweise bei S. Saudi-Arabien. Habe ich mich köstlich drüber amüsiert. Oder ich habe jetzt erstmal so G wie Germany mich begeben. Genau. A total mass, big crime, going through massive attacks on to its people by the migrants allowed to enter the country. Ja. Ich glaube, das ist aber relativ. Es ist auch noch Germany's Leadership, Germany's Refugees, es gibt es mehrmals. Oder okay. Refugees in Germany. Oder also auf jeden Fall. Und er hat sogar MS-13 beleidigt. Wie kann er nur? Dass er über eine Straßengang schlecht redet, die Menschen abschlachte. Und ja, das ist natürlich die generelle Kritik. Ja, also New York Times sagt, oh, das ist so schlimm, dass der Trump hier die beleidigt. Ich sehe das unter Comedy-Aspekt, die meinen das alles tot ernst. Ja, was auch nochmal lustig ist. Aber da sind doch auch jede Menge Sachen jetzt dabei, die überhaupt nicht beleidigend sind, wie uncomfortable genau. Looking, now in total free fall, terrible, naja, das genau. Und wenn man MS-13 schon mal äußern, very sad. Bad Reporter ist offensichtlich fieses Harassment. Not good, just doesn't know about winning. The day-to-day grind of hearing you suck. Ja, ich fand es zum Beispiel auch ganz interessant, dass was direkt unter Germany steht, nämlich diese Kirsten Gillibrand, das ist ja so die Nachfolgerin von der Hillary Clinton gewesen bei dem Senatorposten in New York, wenn ich mich nicht irre. Und das ist ja so eine von denen, die am lautesten brüllen, dass sie solche Feministin wären. Und das wäre aber auch, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, die Emma Sulkowitz zu dieser State of the Union Adresse eingeladen hat, also die Matratzenschleppen, ne, die den deutschen Studenten da beschuldigt hat, dass er sie vergewaltigt haben soll. Und deswegen finde ich das sehr lustig, dass hier halt drinsteht, dass es eine ist, die bis vor kurzem noch in sein Büro gekommen ist und für Campaign-Contributions gebettelt hat, also dass sie Geld bekommt von ihm, in Klammern and would do anything for them, also würde alles dafür tun. Ah, und dahinter used. Hey, yeah. by Russell Moore, a terrible representative of evangelicals und a nasty guy with no heart. Hey, guck mal, der Trump, ne, hier, wenn er einen Kerl als nasty guy bezeichnet, ja, dann gibt keinen Aufschrei, der durch die Medien geht. Aber okay. Wenn Trump zu Hillary sagt, nasty woman, dann sofort hier. Dann greifen das alle Feministen auf hier und printen da T-Shirts mit. Trump ist schon ein viel zu ehrlicher Typ für das, was er erreichen will. Ich finde das interessant. Ja, also da kriegt wirklich jeder sein Fett weg und manche Sachen sind auch wirklich sehr lustig. Hier Mexiko, Angela Merkel, ruining Germany, Merck, ne? A leader in higher drug prices while at the same time taking jobs out of the US. Also ja, wirklich jeder kriegt hier sein Fett weg und ist einfach wirklich sehr lustig. Ja. Ist Trump jetzt chaotic neutral oder chaotic evil oder chaotic good? Ja. Mit Romney. So viel hat er über mit Romney geredet. Ja klar, es gibt manche wie Hillary. Ganz links sieht man Hillary Clinton. Ne? Da hört gar nicht mehr auf den Eintrag. Crooked, crooked, crooked, crooked, crooked, crooked. European Union. Treat the US very bad on trade. Compromising. Hier unten ist auch ein Neil Young Song dabei. Keep on rocking in the free world. Den fand er auch nicht gut. Der ist echt verrückt. Oben drüber, warte, scroll mal kurz hoch. Ich glaube, das ist Pocahontas ist auch ja, gut. Pocahontas, time to watch Pocahontas, bombed last night, Pocahontas. Pocahontas. War das nicht die behauptet hat, dass er ein 31. Cherokee ist? Oder Genau, deswegen damit sie irgendwie einen Job bekommt an der Universität, war es, glaube ich. Republican National Committee, weak, did a terrible job of distribution. Republican El Salvador. The Republican establishment, dishonest, failing, could not stop Obama twice. Jesus. Das klingt wirklich hier nicht. Sind die Refugees in Germany, millions of people in who have so strongly and violently changed their culture. Ja, es ist ein Ausdruck, ein Zitat irgendwie so. They let millions of people in who have so strongly and violently changed their culture. Ja, oder auch lustig. Early voting in Florida hat er beleidigt, wie auch immer das möglich ist. It's dishonest, very dishonest. El Salvador kommt da eigentlich noch halbwegs gut weg, so. They only take our money. Oh Gott, Robert De Niro, a very low IQ individual. Ja, vielleicht weiß der Trump halt, dass der De Niro zu ihm gesagt hat, ich habe letztens Rick and Morty geguckt. Ich habe es einfach nicht gerafft. Und dann hat der Trump gesagt, ja. Also was er auf jeden Fall über Brussels schreibt, ist richtig. A hellhole, a mess. Würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Vandalen hat er als Animals bezeichnet. Einfach ein Wort so. Das Visa-System ist broken like so much else in our country. Wo ist das denn eine Beleidigung? Wie kann man das Visa-System... Vergiss mal wieder bei der ganzen Belustigung. Das ist eigentlich todernst gemeint. Und wie hängen geblieben kann man sein, um sowas ernst zu nehmen? Jetzt mal ernsthaft. Der Typ hat einfach auf jeden geschossen. Jeden getroffen. Der Palestinian Territories, Alter. Hatte ich mir Putin responsible for backing Animal Assad. Ja. In WWF 1928. Zelt, ja. Oder hier, US legal system broken, so dangerous. US court system broken and unfair. US justice system, no justice, crooked. Dopey, crooked, so sad. We have the best. Oliver, very boring and low rated show. Ja. War mal besser, auf jeden Fall. Welche Show? Voll niedlich. Oder hier, Donald Trump Opposition, die hat er auch beleidigt. Crooked. Try to belittle our victory with fake news. A sorry statement. John Oliver. John Oliver, übrigens, very boring. Der CNN-Eintrag ist auch der beste. CNN. Einfach nur CNN die ganze Zeit. Fake news. Ja, fake news. Ja, aber ich war echt beeindruckt gestern von den Bildern aus London, muss ich sagen. Also dieser riesige Ballon, der da über der riesigen Menschenmenge, die gegen Trump protestiert hat, geschwebt hat. Es wurden mehrere hunderttausend Pfund erhoben und daraus wurde das. Es ist echt ja, der. Vor allem die 2016 Democratic Primaries waren ja auch rigged. Und Justin Trudeau acts hurt when called out, finde ich auch gut. Ja. Very dishonest and weak. Wo steht das so? Indignant. Unwürdig. Opponents of Civil War Memorials. So foolish. Warum? Ich glaube, Trump ist nur aus dem Internet entstanden. Der wurde so ausgedruckt und der hat einfach das falsche Meme reinbekommen. Der hat so ein Doge-Meme reinbekommen, so ein Doge-Meme. Wow. So rigged. So bad. Genau. Wow, so rigged. So crooked. So dopey. Much bad. Very harmful. Much crooked. Very crooked. Much Hillary. Such wow. Touch wall, wow. Ja, Colin Kaepernick, find something else to do. Kann ich nur Snoop Dogg. Snoop Dogg fading career. Er kennt sich aus. Ja. Brits are trying hard to disguise their massive Muslim problem. Wenn Snoop Dogg 60 wird, ist er in Hundejahren 420 Jahre alt. Krass. Mhm. 420. Wer ist Frank Bruni? Der ist nämlich dope. Ich dachte, das müsste bei Snoop Dogg auch stehen. Ja, ich habe das jetzt mal ausgeblendet für unsere Zuschauer. Ist ja der Witz jetzt, glaube ich, auch ausgespielt. Das waren die Weltraumaffen für heute, nach einer langen, langen Woche mit ganzen 3 Streams jetzt hier für euch. Boah, ich habe vergessen, meine Quellen einzureichen zu Jordan Peterson und seiner Verbindung zu MK Ultra. Und für die Leute, die immer noch auf die Auflösung warten, das war der letzte Stream der Weltraumaffen während der Fußballweltmeisterschaft 2018. Genau, ja, das große Finale. Machen wir keine Streams mehr, das ist vorbei. Nee, Holland hat gewonnen. Ah ja, stimmt. Korrekt. Holland, die Holländer der Herzen. Ja. Wir sehen uns nächste Woche. Bis nach der WM, Leute. Tschüss. Haut rein. Ciao, Leute. Zerschmettert den Kulturmarxismus. Geht in den Wald. Weltraumaffen, failing career. Find something else to do. No more pushes. So sad.